Anno Domini 1123. Die Gassenjungen waren die ersten, die zum Richtplatz kamen. Für Schönheit und Rechtschaffenheit hatten sie nur Hohn und Spott übrig. Sie liebten nichts so sehr wie die Gewalt und liefen meilenweit, um Blut zu sehen. Und niemals fehlten sie, wenn der Henker kam. Hinter den Fensterläden der ansehnlichen Holz- und Steinhäuser, die den Marktplatz säumten, flackerte Kerzenschein auf. Der schwarze Himmel färbte sich langsam grau. Gebeugten Hauptes erschienen die Frühaufsteher in den niedrigen Türen ihrer Häuser. Wenn er Glück hat, bricht der Hals gleich beim Fall. Das ist kurz und schmerzlos. Aber wenn er Pech hat, dann hängt er am Strick, wird puterrot im Gesicht, bis er endlich erstickt. Und das kann so lange dauern, wie ein Mann braucht, um eine Meile zurückzulegen. Es kann alles noch viel schlimmer kommen. Ich habe schon einmal gesehen, wie ein Gehängter erst gestorben ist, als sein Hals schon eine Elle lang war. Der Büttel des Vogts öffnete das Haupttor und ließ die Bauern ein, die in den Häuschen vor der Stadtmauer lebten. Einige von ihnen wollten Eier, Milch und frische Butter verkaufen. Andere kamen, um sich mit Bier und Brot zu versorgen. Wieder andere aber blieben einfach auf dem Marktplatz stehen und warteten auf die Hinrichtung. Dann, hinter der dicken grauen Wolke mochte gerade die Sonne aufgehen, öffneten sich die mächtigen Holztore der Burg und eine kleine Prozession bewegte sich langsam auf die Umstehenden zu. Voran ritt auf einem feinen schwarzen Ross der Vogt, gefolgt von einem Ochsenkarren mit dem gefesselten Delinquenten. Dem Karren folgten drei Reiter. Ihre Gesichter waren auf die Entfernung nicht zu erkennen, doch verriet ihre Kleidung, dass es sich um einen Ritter, einen Priester und einen Mönch handelte. Sie waren alle dabei gewesen, als tags zuvor im Kirchenschiff Gericht gehalten worden war. Ich habe den Dieb auf frischer Tat ertappt. Er trug den Kelch unter seinem Gewand. Ich bezeuge, dass dieser juwelenbesetzte Silberkelch dem Kloster gehört. Ich bin dieses Diebes Herr. Er ist mir auf und davon gegangen und damit nun ein Vogelfreier. Hiermit verurteile ich Jack Sherbrood zum Tode durch den Strick. Das Urteil wird morgen vollstreckt. Den Vogt kannten die Leute alle. Die drei anderen Männer jedoch, die das Schicksal des Diebes besiegelt hatten, waren Fremde. Der Ritter, ein feister Mann mit strohblondem Haar, kam auf einem riesigen Schlachtross daher, das gut und gerne ebenso viel kostete, wie ein Zimmermann in 10 Jahren verdiente. Der Mönch war um vieles älter. 50 oder 55 vielleicht. Ein hochgewachsener, hagerer Mann, der vornübergebeugt im Sattel saß, als mache ihm die Last des Lebens schwer zu schaffen. Am auffallendsten aber war der Priester. Er war noch jung, mit scharf geschnittener Nase und glattem schwarzem Haar. Er trug ein schwarzes Gewand und einen schwarzen Umhang und ritt auf einem dunklen Fuchshengst. Sein Blick war hellwach, so lauernd und bedrohlich wie der einer Katze, die ein Nest mit jungen Mäusen wittert. Der Ochsenkarren zockelte bis zum Galgen und hielt dort an. Mit der Schlinge in der Hand stieg der Büttel des Vogts auf die Ladefläche. Der Gefangene wehrte sich. Die Gassenjungen wären enttäuscht gewesen, hätte der Mann alles widerstandslos über sich ergehen lassen. Aber den Leuten fiel auf, dass der Gefangene bei seinen Schimpftiraden normannisches Französisch gesprochen hatte. Die Sprache der Herren. So ist er wohl ein Spross aus hohem Hause. Oder bloß ein Ausländer, der von weit her kommt. Die Menge sah der Exekution mit gemischten Gefühlen entgegen. Normalerweise genossen es die Leute, dem Henker bei der Ausübung seiner Pflicht zuzusehen. Denn die Delinquenten waren meistens Diebe. Und Diebe wurden von ihnen, die ihre Habe im Schweiße ihres Angesichts erwarben, mit unversöhnlichem Hass verfolgt. Nur Diesmal schien der Fall anders. Er hat keinen Menschen aus dieser Stadt gestohlen, sondern Mönche in einem 20 Meilen entfernten Kloster. Und was er gestohlen hat, war ein mit Juwelen verzierter Silberkelch von so unermesslichem Wert, dass er nie im Leben einen Käufer dafür gefunden hätte. Das ist etwas anderes. Ja, der Diebstahl eines Schinkens oder eines neuen Messers oder eines guten Gürtels, das ist ein echter Verlust. Nein, eines so unsinnigen Vergehens wegen kann ich den Mann nicht hassen. Er sieht noch ziemlich jung aus. Höchstens 20 oder 30. Eine recht merkwürdige Erscheinung. Er hat so eigenartig hervorstehende Augen. Ich finde ihn hässlich. Mir tut er leid. Sein Blick ruht auf einer Person inmitten der Menge. Die Leute wichen zurück, sodass sie alsbald für jedermann zu erkennen war. Das Mädchen war in Lumpen gehüllt und Tränen liefen ihre weichen Wangen herab. Sie war kaum mehr als 15 Jahre alt und langes, dunkelbraunes Haar wallte ihr in üppiger Fülle über die Schultern und bildete oberhalb der breiten Stirn einen Wirbel, den man im Volksmund Teufelsmütze hieß. Die alten Frauen schlossen aus der fülligen Mitte und den schweren Brüsten sofort, dass das Mädchen schwanger und der Verurteilte der Vater ihres ungeborenen Kindes war. Allen anderen jedoch fielen nur ihre Augen auf. Sie waren von außergewöhnlichem goldenem Glanz. Wer sie ansah, wandte alsbald den Blick wieder ab, denn diese Augen schienen jedermann tief ins Herz zu schauen. Still, er will etwas sagen. Da fing der Verurteilte auf einmal zu singen an. Ein Lerchenvogel tat sich einst im Jägernetz verfangen und singt so süß und singt so rein, als könnte es ihn befreien. Der Ochsentreiber blickte den Büttel erwartungsvoll an. Er ließ ihn weiter singen. So gelang es dem eigenartigen Mann mit seiner schönen Stimme, sich den Tod noch wenige furchtbare Augenblicke lang vom Leibe zu halten. Als das Lied zu Ende war, sah der Vogt den Büttel an und nickte. Die junge Frau war auf die Knie gesunken und reckte die Arme vor, bereit zum Fluch. Das Mädchen richtete den beschwörenden Blick ihrer hellgoldenen Augen nun auf die drei Fremden. Den Ritter, den Mönch und den Priester. Krankheit und Sorge, Hunger und Schmerz beschwöre ich auf euch herab. Noch während sie sprach, griff das Mädchen in einen Sack und zog einen lebenden Hahn heraus. Eine einzige rasche Bewegung. Da hatte sie auch schon dem Tier den Kopf abgeschnitten, den blutenden Rumpf gepackt und nach den Dreien geschleudert. Die Säulen der Erde von Ken Follett. Aus dem Englischen von Gabriele Konrad, Till Lohmeier und Christel Rost. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann, Musik Henrik Albrecht. Anno Domini 1135. Der Winter kam in jenem Jahr früh und er war so kalt und hart und unnachgiebig wie der eiserne Meißel des Steinmetzen. Als erster Reif Felder und Wiesen überzuckerte, hingen noch Äpfel an den Bäumen. Die Leute sagten, das geht vorüber. Aber der Frost blieb. Eilig schlachteten die Bauern ihre Schweine und pökelten sie ein. Und die Grundherren schlachteten ihre Rinder, weil das Weidegras nicht ausreichte, die Herden vollzählig über den Winter zu bringen. Hungrige Wölfe drangen in der Dämmerung in die Dörfer ein und holten sich so manches magere Huhn und unvorsichtige Kind. In jenem harten Winter begab es sich, dass viele Männer, Frauen, ja ganze Familien vom Schicksal auf die Straße geworfen waren. Eine davon waren die Bilders. Tom Bilder, eine hochschwangere Frau Agnes, und ihre beiden Kinder Alfred und Martha zogen von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt in der Hoffnung, Lohn und Brot zu finden. Und ein Dach, das sie vor der elenden Winterkälte schützte. Habt ihr Arbeit für einen kundigen Steinmetz? Nein, tut mir leid. Arbeit habe ich für euch keine. Tom war Baumeister. Ein gelernter Steinmetz zwar, hatte er über die Jahre seiner Wanderschaft von Baustelle zu Baustelle Fertigkeiten erlernt, die ihn weit über die anderen seiner Zunft erhoben. Er hatte an Kirchenschiffen gebaut, hatte Häuser errichtet und träumte nun davon, endlich seine Kathedrale zu bauen. Ein Bau von solch filigraner Schönheit, wie er in England noch nicht errichtet worden ist. Seine Frau Agnes hatte längst den Glauben an seine Träume verloren. Zu lange war er schon ohne Arbeit. Wo immer es möglich war, machten sie sich die Gastfreundschaft der Klöster zunutze, in denen jeder Reisende ein Essen und einen Schlafplatz erhielt. Wenn auch streng nur für eine einzige Nacht. Als die Brombeeren gereift waren, hatten sie sich wie die Vögel tagelang von nichts anderem ernährt. Im Wald konnte Agnes ein Feuer entzünden, den eisernen Kochtopf darauf setzen und einen Brei kochen. Sie erreichten die ausgedehnten Waldungen, die sich von Windsor bis fast vor die Tore von Southampton erstreckten. Am Abend zuvor hatte Tom seine kleine Axt gegen einen Sack Steckrüben eingetauscht. Ich bin zu müde zum Weitergehen. Lass uns eine kurze Rast machen. Ja. Sie setzte sich unter eine große Rosskastanie am Wegesrand. Die Kinder sammelten Reisig und Tom entzündete das Feuer. Dann nahm er den Kochtopf und holte Wasser aus dem Bach. Langsam senkte sich die Dunkelheit über die Wälder herab. Tom setzte sich neben Agnes ans Feuer. Haben wir noch Salz? Du isst den Brei schon seit Wochen ohne Salz. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Nein. Hunger ist der beste Koch. Nun, davon haben wir mehr als genug. Was ist nur schiefgegangen, Agnes? Alles. Alles ist schiefgegangen. Tom hatte schon im letzten Winter keine Arbeit. Im Frühjahr bekam er welche bei den Hamleys. Er sollte ein Haus für deren Sohn und dessen Braut bauen. Doch dann platzte die Verlobung des jungen Lord Willoughby. Tom Bilder? Ja? Euer Herr kommt. Ihr meint Lord Percy? Sein Sohn. Der junge William? Eben derselbe, und er ist sehr erbost. Worüber ist er erbost? Seine Braut hat ihn zurückgewiesen. Die Tochter des Grafen? Ich dachte, die Ehe sei längst vereinbart. Das dachten wir alle. Nur Lady Aliena nicht, wie es scheint. Sie hat ihn kaum erblickt. Da verkündete sie auch schon, dass nichts in der Welt sie dazu bewegen könne, ihn zu heiraten. Jesus Christus, ich glaube, da kommt er. Wer hat dir das gesagt? Ich bin der Baumeister. Ich heiße Tom. Das Haus wird nicht mehr gebraucht. Du kannst deine Leute entlassen. Aber die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten. Wollt ihr das alles hier verfallen lassen? Über kurz oder lang werdet ihr das Haus doch ohnehin brauchen. Spar dir deine Ratschläge, Baumeister Tom. Ich weiß selbst, was ich zu tun habe. Ihr seid alle entlassen. Lass mein Pferd los! Es gibt noch einiges zu bereden, Herr, bevor ihr uns verlasst. Wenn du mich sofort mein Pferd loslässt, schlage ich dir den Kopf ab. Tu, was der Herr sagt, Vater. Ihr müsst uns noch bezahlen. Holt euch euren Lohn bei meinem Vater. Wenn ihr uns entlassen wollt, müsst ihr uns auszahlen. So ist es der Brauch. Das Haus eures Vaters liegt 2 Tagesmärsche von hier entfernt. Wer weiß, ob er überhaupt anwesend ist, wenn wir dort eintreffen. Es sind schon Männer aus geringerem Anlass gestorben. Zuerst bezahlt uns. Dann könnt ihr mich töten. Ob man euch deswegen hängt oder nicht, ist mir gleich. Früher oder später sterbt ihr ohnehin. Und dann werde ich im Himmel sein und ihr in der Hölle. Plötzlich war Williams höhnisches Grinsen wie weggewischt und er erbleichte. Was hatte den Burschen dermaßen erschreckt? Jedenfalls kehrte der von Hoffart und Zorn gezeichnete Ausdruck in Williams Gesicht nicht wieder, sondern wurde durch panikartige Furcht ersetzt. Schließlich zog William einen ledernen Geldbeutel aus dem Gürtel und warf ihn dem Knappen zu. Gib ihnen ihr Geld! Einen vollen Wochenlohn, so ist es Brauch bei Entlassung. Sei es drum! Selbst hohe Herren sind an die alten Bräuche gebunden. Gebe Gott, dass du nie wieder für Lord William arbeiten musst. Runzle du nur nicht so auf die Stirn. Sonst hast du für den Säugling nur klumpige Milch in deinen Brüsten. Können wir jetzt essen? Ja, ich habe auch Hunger. Alfred und Martha bekamen ihre Näpfe gefüllt. Dann war Agnes an der Reihe. Sie wirkte sehr erschöpft und hing immer noch ihren Gedanken nach, als Tom ihr den Napf reichte. Und du? Ich esse morgen was. Tom knurrte der Magen, als ihm der Geruch der Suppe in die Nase stieg. Ah! Was ist los? Das Kind kommt! Es kommt vor der Zeit! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ist das Wasser schon abgegangen? Am Rand des Waldes, kurz hinter der Hütte des Jagdaufsehers. Hast du Wehen? Ja, die ganze Zeit schon. Meinst du, du schaffst es noch zurück bis zur Försterhütte? Dort gibt es wenigstens ein Dach, ein bisschen Stroh zum Daraufliegen und jemanden, der uns helfen könnte. Nein. Dann wird es also nicht mehr lange dauern. Ich bin so müde. So müde. Ich brauche Ruhe. Ein bisschen Ruhe. Mir ist so kalt. Komm näher ans Feuer. Tom zog seinen Umhang aus und breitete ihn gleich neben dem Feuer auf dem Boden aus. Alfred, nimm den Kochtopf und geh zum Bach. Wasch ihn säuberlich aus und fülle ihn mit frischem Wasser. Ja, Vater. Du, Martha, sammelst ein paar Schilfhalme und fliegst mir daraus zwei Schnüre, beide lang genug für eine Schlinge. Ja, Vater. Macht schnell. Wenn der Morgen graut, habt ihr euer Geschwisterchen. Agnes holte aus ihrem Umhang einen kleinen Leinenbeutel, in dem sie einige saubere Tücher bereithielt. Martha flechtete Schilfhalme, damit Tom nachher die Nabelschnur abbinden konnte. Mir ist so kalt. Alfred kam mit dem Wassertopf zurück. Martha, leg dich neben deine Mutter und wärme sie. Zitternd vor Kälte nahm Agnes Martha in die Arme und zog sie an sich. Das Feuer loderte hoch auf, doch die Luft wurde immer kälter. Dass Kinder im Freien auf die Welt kamen, war an sich nichts Ungewöhnliches und geschah vor allem während der Erntezeit. Doch zur Erntezeit war die Erde trocken, das Gras weich und die Luft klar. Jetzt ist es soweit. Knie dich hinter deiner Mutter auf den Boden, gut, Vater, so dass sie sich anlehnen kann. Agnes stützte sich auf ihre Ellbogen und spreizte die Beine. Tom kniete zwischen ihren Beinen nieder und sah die Haare. Der Kopf ist da. Der Rest des Körpers kam mit einem Schwung. Das ist ein Junge. Ein Prachtkerl. Tom band an zwei Stellen die Nabelschnur ab, nahm sein Messer zur Hand und durchtrennte sie zwischen den beiden Knoten. Martha, hol deiner Mutter frisches Wasser. Sie möchte sicher etwas trinken. Ja. Martha, bitte. Ja, Mutter. Du bist ein guter Mann. Ich liebe dich. Tom spürte, wie ihm die Tränen in die Augen stiegen. Er lächelte ihr zu. Du blutest noch immer ein bisschen. Das hört sicher bald auf. Deck mich zu. Wie geht es dir? Ich bin entsetzlich müde. Agnes legte das Kind aufrecht, sodass es ihre Brust finden konnte. Während das Kind zu nuckeln begann, schlief sie kurz ein. Tom war beunruhigt. Die Erschöpfung nach einer Geburt war normal. Doch Agnes' ungewöhnliche Teilnahmslosigkeit machte ihm Sorgen. Der Säugling schlief. Und nach einer Weile schliefen auch die beiden Kinder ein. Tom hielt Agnes in den Armen und streichelte sie sanft. Er suchte den Säugling unter ihrem Gewand und legte ihm die Hand auf die Brust. Das Kind war warm. Sein Herz schlug fest und regelmäßig. Ein kräftiges Kind. Stark genug zum Überleben. Tom? Ja? Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin. Nicht ein einziges Mal. Und jedes Mal, wenn ich an unsere erste Nacht zurückdenke, fühle ich mich froh und glücklich. Mir geht es genauso. Ich bin froh, dass du damals zu mir gekommen bist. Ich hoffe, du wirst eines Tages deine Kathedrale bauen. Ich dachte, du wärst dagegen. War ich auch. Aber das war nicht recht. Du verdienst etwas Schönes. Bau eine schöne Kathedrale für mich. Dann schlief Agnes wieder ein. Diesmal wurde ihr Körper ganz schlaff und ihr Kopf fiel zur Seite. Hätte Tommy nicht festgehalten, wäre der Säugling ihr von der Brust gefallen. Wach auf. Der Kleine hat Hunger. Vater, ihr Gesicht. Agnes? Agnes! Warte auf! Tom erhob sich und ließ ihren Oberkörper sanft zu Boden gleiten, bis sie flach auf dem Rücken lag. Ihr Gesicht war gespenstisch bleich. Lieber Herr Jesus, steh uns bei. Tom legte Agnes die Hand auf die Haut unterhalb ihrer linken Brust. Er spürte nichts. Das Herz hatte aufgehört zu schlagen. Mutter ist tot. Alfred starrte ihn begriffsstutzig an. Martha fing an zu weinen. Tom wollte Agnes umarmen, bis der Körper kalt und steif war. Er dachte an das junge Mädchen Agnes, an die lachende Frau, an die Frau, die er leidenschaftlich geliebt hatte. Er wollte seine Wut aus sich herausschreien und die Fäuste recken gegen den unbarmherzigen Himmel. Was sollen wir jetzt tun? Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren. Aber Mutter ist tot. Wir müssen ein tiefes Loch graben und Agnes hineinlegen, damit sie von den Wölfen verschont bleibt. Am Grab will ich für ihre Seele beten. Mutter hat ihren Ruheplatz unter der großen Rostkastanie selbst ausgewählt. Wohlan. So soll er auch zu ihrer letzten Ruhestätte werden. Tom hätte am liebsten bis zum jüngsten Tag weitergegraben. Meinst du nicht? Es ist groß genug? Ja. Das genügt. Tom bettete sie behutsam auf die Erde und kniete neben ihr in ihrem kalten Grab. Sanft küsste er sie noch einmal auf die Lippen. Dann schloss er ihr die Lider. Kommt her, Kinder. Sagt jetzt, Gott segne unsere Mutter. Gott segne unsere Mutter. Leb wohl, meine Liebe. Du warst eine gute Frau. Ich liebe dich. Rasch füllte Tom das Grab auf. Inzwischen dämmerte der Morgen herauf. Martha saß am Feuer und wiegte den Säugling in den Arm. Gib ihn mir. Martha sah ihn an, die Augen voller Furcht. Tom wickelte den nackten Säugling in seinen Umhang. Wir haben keine Milch, um ihn am Leben zu halten. Er muss hierbleiben. Bei seiner Mutter. Aber dann stirbt er doch. Er stirbt auf jeden Fall. Wie immer wir uns verhalten. Tom sammelte seine Habseligkeiten zusammen, steckte sie in den Kochtopf und schnallte sich den Topf auf den Rücken, ganz so, wie Agnes es immer getan hatte. Lasst uns gehen. Im grauen Licht eines kalten Morgens brachen sie auf. Gehen. Gehen. Sie konnten nichts anderes tun als gehen. Es gab keinerlei Vorbereitungen zu treffen, keine Arbeit, kein Ziel. Und nichts zu sehen als einen düsteren Wald und zittrige Schatten im Fackelschein. Immer wieder dachte Tom an Agnes, an dieses oder jenes gemeinsame Erlebnis. Dann traf ihn jedes Mal die Erkenntnis, dass sie tot war, wie ein Schlag. Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin. Nicht ein einziges Mal. Er sah ihr vom Geburtsschmerz verzerrtes Gesicht und das stolze Lächeln, als es vorüber war. Sie den neugeborenen Sohn in den Armen hielt. Ich hoffe, du wirst eines Tages deine Kathedrale bauen. Bau eine schöne Kathedrale für mich. Es waren die Worte einer Frau gewesen, die wusste, dass sie im Sterben lag. Je weiter sie ging, desto öfter musste Tom an den zurückgelassenen Säugling denken. Er würde noch ein wenig schreien und dann seine Augen schließen. Im Schlaf würde er erkalten und sein junges Leben aushauchen. Es gab nichts, was Tom für den Säugling hätte tun können. Um zu überleben, brauchte das Kind Milch. Und Milch gab es keine. Ich hätte das Kind nicht aussetzen dürfen. Aber wir können es nicht ernähren. Es muss ja doch sterben. Trotzdem, ich hätte es nicht aussetzen dürfen. Lasst uns zurückgehen. Gut, gehen wir zurück. Tom ging jetzt schneller. Er fühlte sich benommen vor Hunger und Erschöpfung. Martha musste rennen, um mit ihm Schritt zu halten. Das Feuer müsste eigentlich noch brennen. Wir hatten die Reise doch so hoch geschichtet. Dann plötzlich glaubte er weit vor sich einen schwachen, orangefarbenen Schimmer zu sehen. Ja, das ist ein Feuer. Ihm war, als setze sein Herz aus. Wartet! Bitte wartet! Die Kinder rannten hinter ihm her. Keuchend erreichte er den Kastanienbaum. Wir sind da. Da war das Grab. Es sah aus wie ein flaches, unbepflanztes Beet. Und auf dem Grab war nichts. Selbst der halbe Umhang, in den er das Kind noch gewickelt hatte, war verschwunden. Und dabei war das Grab gänzlich unberührt. Es gab keine Tierfährten auf dem weichen Boden, kein Blut, keine Schleifspuren. Wo gehst du hin? Wir müssen das Kind suchen. Tom stolperte durch den Wald, doch nirgends fand er eine Spur. Schließlich kehrte er zu Martha und Alfred zurück und sank erschöpft neben seinen Kindern nieder. Vor Entkräftung wurde Tom schwarz vor Augen. Am lichten Morgen, als Tom die Augen wieder öffnete, glaubte er weiter zu träumen. Ganz in seiner Nähe hockte engelhaft eine junge, schöne Frau. Tom betrachtete die Fremde neugierig. Sie war ziemlich jung, ihr Gesicht war hübsch und ihr dunkelbraunes Haar bildete über der Stirn eine Teufelsmütze. Sie hatte tiefliegende Augen von seltsam honiggoldener Farbe, die ihrem Antlitz einen magischen Zug verliehen. Und ihr Blick war von ungewöhnlicher Intensität. Die seltsame junge Frau stieß einen merkwürdigen Pfiff aus. Als Tom aufsah, entdeckte er eine Gestalt zwischen den Bäumen, einen Jungen. Er mochte ungefähr 3 Jahre jünger sein als Alfred und sah recht merkwürdig aus. Er hatte sehr blasse Haut, hellrote Haare und sah ihn mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund an. Der Junge trug etwas in der Hand. Es war der Umhang, in den Tom den Säugling eingewickelt hatte, bevor er ihn auf dem Grab der Mutter zurückließ. Dein Kind lebt. Ich kann das nicht glauben. Doch, es ist wahr. Wirklich? Wirklich. Er lebt. Ich werde dich zu ihm führen. Er lebt. Ich heiße Ellen. Und das dort ist mein Sohn Jack. Seid ihr alleine unterwegs? Wir sind nicht unterwegs. Wir leben hier im Wald. Das heißt, ihr seid... Outlaws. Ja. Wir haben euch gestern gesehen, wie ihr in unseren Wald kamt. Dich, deine schwangere Frau und deine beiden Kinder... Es tut mir leid wegen deiner Frau. Und wie habt ihr dann meinen Sohn... Jack hörte ihn schreien. Er war unterwegs zum Bach. Er wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Deswegen rannte er nach Hause und holte mich. Auf dem Weg dorthin sahen wir dann einen Priester. Er ritt auf einem Zelter und hielt das Kind im Arm. Ich muss ihn finden. Übereile nichts. Ich weiß, wo er sich befindet. Unweit des Grabes deiner Frau bog er von der Hauptstraße ab. Der Pfad führt zu einem kleinen Kloster mitten im Wald. Dem Himmel sei Dank. Bitte, Ellen, führ mich hin. Unterwegs riskierte Tom immer wieder Seitenblicke auf Ellen. Tom war zwar nach wie vor müde, doch die Begegnung mit dieser seltsamen Frau hatte ihm neue Kraft verliehen. Endlich schimmerte das Kloster vor ihnen durch die Bäume. Ich schlage vor, wir sehen uns das Kloster erst einmal etwas näher an und schauen, um was für Leute es sich handelt. Du hast recht. Er folgte Ellen ins Unterholz am Rande der Lichtung. Die Kinder lagen unweit von ihnen in einem dichten Strauch versteckt. Ein sehr kleines Kloster. Wahrscheinlich eine sogenannte Zelle. Die meisten Mönche sind bei der Arbeit. Zum Mittagessen werden sie zurückkommen. Tom sah sich die Lichtung genauer an. Zur Rechten, teilweise verdeckt durch eine kleine Herde angepflockter Ziegen, fielen ihm 2 Gestalten auf. Sieh mal, dort, der eine, der da sitzt, das ist ein Priester und er... Er hat etwas auf seinem Schoß. Mein Sohn, es stimmt, mein Sohn ist noch am Leben. Neben dem Priester kniete ein junger Mönch. Beim näheren Hinsehen erkannte Tom, dass der junge Mann ein Tuch in einen Eimer tauchte und dann dem Kind einen vermutlich mit Ziegenmilch getränkten Zipfel in den Mund steckte. Wulan, ich werde mich jetzt zu erkennen geben, meine Schuld bekennen und meinen Sohn wieder zu mir nehmen. Augenblick, Tom. Denk erst einmal nach, was dann geschehen soll. Ich werde dem Mönche um Milch bitten. Dass ich ein armer Mann bin, sieht man mir an. Sie geben mir Almosen. Und danach? Nun, ich werde mir eine Arbeit suchen. Du bist sicher schon den ganzen Winter ununterbrochen auf der Suche nach Arbeit. Was soll ich denn tun? Du könntest das Kind hier lassen. Hier lassen? Wo ich es gerade erst wiedergefunden habe? Hier ist dein Sohn gut aufgehoben. Er hat es warm und bekommt genug zu trinken. Du brauchst ihn auf der Arbeitssuche nicht mit dir herumschleppen. Und wenn du was gefunden hast, kannst du zurückkommen und das Kind holen. Ich weiß nicht. Können Mönche überhaupt mit so kleinen Kindern umgehen? Immerhin haben sie schon herausgefunden, wie man einen Säugling ohne Arme füttern kann. So sehr Tom sich auch danach sehnte, das kleine Bündel in die Arme zu schließen, er konnte nicht leugnen, dass ein neugeborenes Kind bei den Mönchen besser aufgehoben war als bei ihm. Er hatte weder Nahrung noch Geld und nur wenig Hoffnung auf Arbeit. Gut. Lassen wir ihn hier. Ich fürchte, es gibt keinen anderen Weg. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung tauchte eine größere Gruppe von Mönchen auf, 15 bis 20 an der Zahl. Sie trugen Äxte und Sägen bei sich. Ellen fasste Tom bei der Hand und führte ihn behutsam von der Lichtung weg. Alfred und Martha liefen den beiden Erwachsenen willenlos hinterher. Jack blieb etwas dahinter und beobachtete seine Mutter und Tom neugierig. Die Mönche um Prior Philipp erreichten die Lichtung, auf der das Kloster stand. Seit Philipp hier als Prior wirkte, war die einst abgewirtschaftete und bankrotte Zelle zu einer neuen Blüte erwacht. Die Mönche versahen ihre Pflichten gerne, obwohl hier, im Gegensatz zum Hauptkloster in Kingsbridge, eine strenge Ordnung und ein gottesfürchtiger Lebenswandel herrschten. Prior Philipp, schaut nur, von drüben vom Ziegenpferch winkt Johnny Eightpence euch zu. Warum ist Bruder John nur so aufgeregt? Da ist ein fremder Mönch bei ihm. Was hält er da auf dem Arm? Der Abt beschleunigte seine Schritte. Neben Johnny saß ein Mann im Priestergewand. Ein kleiner, untersetzter Mann von ungefähr 25 Jahren, mit kurzgeschnittenem schwarzem Haar und hellblauen, funkelnden Augen, die eine rasche Auffassungsgabe und einen klaren Verstand verrieten. Prior Philipp war, als schaue er in einen Spiegel. Verblüfft erkannte er in dem Priester Francis, seinen jüngeren Bruder. Johnny lächelte die beiden Brüder an. In seinen Armen wiegte er glücklich ein neugeborenes Kind. Philipp hätte nicht sagen können, was ihn mehr überraschte. Francis oder der Säugling. Was führt dich hierher, Philipp? Und wie kommst du zu diesem Kind? Ach, über die Gründe meines Kommens lass uns später reden. Und was das Kind betrifft, ich habe es gefunden. Im Wald. Mutterseelen allein. Es lag neben einem lodernden Feuer. Und? Mehr kann ich dir auch nicht sagen. Das ist alles, was ich weiß. Philipp betrachtete das winzige Bündel in Johnnys Armen voller Staunen. Vorsichtig streckte er die Hand aus und lüpfte einen Zipfel der Decke, in die das Kind gehüllt war. Er sah ein runzliges, rosafarbenes Gesichtchen mit geöffnetem, zahnlosem Mund und Haaren auf dem Kopf. Er wickelte das Bündel noch ein bisschen weiter auf. Ein Junge. Was um alles in der Welt soll ich damit? Soll ich es stillen? Er ist hungrig. Wir können das Kind nicht nähren. Es gibt hier weit und breit keine einzige Frau. Seht nur hin, Vater. Er saugt die Milch von dem Tuchzipfel. Das ist wirklich eine gute Idee, Johnny. Habe ich früher schon mal gemacht. Bei einem Zicklein, dessen Mutter starb, bevor es entwöhnt war. Wie gebannt sahen die Mönche zu, wie Johnny ein zweites Mal die einfache Handlung vollzog. Als er mit dem Tuch die Lippen des Säuglings berührte, öffneten, wie Philipp amüsiert feststellte, unwillkürlich auch einige Mönche den Mund. Das Kind so zu ernähren, ist wohl recht langwierig. Aber wahrscheinlich geht es auch unter normalen Umständen nicht wesentlich schneller. Leichter wäre es wohl, die Mutter des Kindes ausfindig zu machen. Ja, das bezweifle ich. Ich nehme an, die Mutter ist nicht verheiratet und ließ sich zu einer moralischen Verfehlung hinreißen. Die hat gewiss Vorsorge getroffen, dass man sie nicht finden kann. Der Säugling war eingeschlafen. Aus einer Eingebung heraus nahm Philipp ihn Johnny ab, zog ihn an die Brust, stützte das Köpfchen mit der Hand und wiegte das kleine Bündel sanft hin und her. Armes kleines Wesen. Er war hingerissen von dem heftigen Verlangen, dem Kind Schutz und Pflege angedeihen zu lassen. Wir müssen das Kind nach Winchester bringen und ihm eine Pflegemutter suchen. Dieses Kind ist ein Geschenk Gottes. Wir werden uns selbst um den Knaben kümmern. Wir werden ihn ernähren, ihn lehren und ihn in gottgefälligerweise großziehen. Sobald er zum Mann gereift ist, wird er selbst die Gelübde ablegen. Auf diese Weise geben wir ihn dem Herrn zurück. Das ist unmöglich. Mönche taugen nicht dazu, Kinder aufzuziehen. Unmöglich? Nein, im Gegenteil. Ich bin sicher, dass sie es können. Und mein Bruder teilt meine Meinung. Wir haben da unsere eigenen Erfahrungen, nicht wahr, Francis? Oh ja, Philipp. Überfallartig sprang Philipp die Erinnerung an seine und die Geschichte seines Bruders Francis an. An jenem Tag, den Philipp seither insgeheim den letzten Tag nannte, war sein Vater schwer verletzt nach Hause gekommen. Doch die Warnung kam zu spät. Kurz darauf fielen schon marodierende Truppen über das Dorf her. Die beiden, die an jenem Tag ihr Haus stürmten, waren vom Blutrausch wie besessen. Sie meuchelten jählings Philipps Mutter. Sein Vater, schwer verletzt, hatte ihm nichts mehr entgegenzusetzen und wurde vor den Augen der Kinder durch einen Streich mit dem Schwert getötet. Das Blut besudelte das Gesicht des Mörders über und über. Doch er lachte nur und bückte sich plötzlich, packte Francis am Fußknöchel und riss ihn hoch. Der andere Mann zielte mit der Spitze auf Francis' Herz und holte aus. Beide Männer erstarrten mitten in der Bewegung. In der Tür stand Ab Peter und der Zorn des Herrn funkelte in seinen Augen. In seiner Hand hielt er ein hölzernes Kreuz wie ein Schwert. Setzt das Kind nieder und verschwindet von hier! Der Bärtige setzte Francis behutsam wieder ab. Ihr habt genug Unheil und Verwüstung angerichtet. Oder wollt ihr bis zum jüngsten Tag in der Hölle schmoren? Die beiden zogen sich benommen zurück. Es sah fast so aus, als hätten sie Angst vor ihm. Sie, die sie Rüstung und Schwert trugen, hatten Angst vor dem Abt in seiner wollenen Kutte, fürchteten das hölzerne Kreuz. Er wandte ihnen verächtlich den Rücken zu und ging in die Hocke, um mit Philipp zu sprechen. Wie heißt du? Philipp. Und wie heißt dein Bruder? Francis. Das ist deine Mama, die da liegt, oder? Ja. Und das da drüben ist mein Papa. Begreifst du, dass deine Eltern tot sind? Ich weiß nicht. Sterben ist wie einschlafen. Aber ihre Augen sind doch offen. Du hast recht. Am besten wir schließen sie ihn. Ja. Ab Peter erhob sich, nahm Philipp und Francis an der Hand und führte sie zur Leiche ihres Vaters. Ich zeige dir, wie man es macht. Philipp zuckte zurück. Er traute sich nicht, seinen Vater zu berühren. Er war so merkwürdig bleich, so schlaff, so entsetzlich verstümmelt. Komm. Er ergriff wieder Philipps Hand und diesmal sträubte sich Philipp nicht. Der Mönch führte den Zeigefinger des Knaben an Vaters linkes Augenlid und drückte es über die Pupille, die schauerlich ins Leere starrte. Dann gab er Philipps Hand frei. Nun schließe auch das andere Auge. Ja. Sollen wir auch deiner Mama die Augen schließen? Ja, und Francis? Stimmt, er kann uns vielleicht helfen. Tu, was ich bei Papa gemacht habe, Francis. Mach Mamas Augen zu, damit sie schlafen kann. Schlafen Mama und Papa? Nein, aber es ist wie schlafen und deshalb sollen ihre Augen zu sein. Na gut. Francis streckte ohne zu zögern sein kleines Händchen aus. Drückte der Mutter die Augen zu. Dann nahm der Abt die beiden Knaben auf jeden Arm einen und trug sie den steilen Pfad zum Kloster empor. Philipp und Francis erwiesen sich über die folgenden Jahre als gelehrige Schüler. Sowohl Philipp als auch Francis waren allen anderen Knaben ihres Alters weit voraus. Und bald wurden ihnen die Mauern des kleinen Klosters zu eng. Francis ließ sich zum Priester weihen. Es dauerte nicht lang und er fand eine Anstellung als Hofkaplan beim Grafen von Gloucester. Auch Philipp trieb es zu neuen Ufern. Ich habe mich schon gefragt, wann du endlich darauf kommen wirst. Der Acker hier ist viel zu klein für dich. Auch du musst uns verlassen. Ich werde dich dem Prior von Kingsbridge überlassen. Kingsbridge war eines der größten und bedeutendsten Klöster des Landes. Es war eine Kathedralenpriorei. Abt des Klosters war nominell der Bischof, doch wurde es de facto von seinem Stellvertreter, dem Prior, geleitet. Prior James ist ein alter Freund von mir. In den letzten Jahren hat er viel von seinem früheren Mut und seiner Tatkraft eingebüßt. Kingsbridge, so viel steht fest, braucht frisches Blut. Besonderen Kummer macht James seit einiger Zeit eine kleine Außenstelle seines Klosters draußen im Wald. Er braucht dort einen absolut zuverlässigen Mann, der die Zelle wieder auf den Pfad der Tugend und Gottgefälligkeit zurückführen kann. Von Anfang an weigerte sich Philipp, das Mutterkloster um Versorgungsgüter anzugehen. Lediglich Saatgut für den Anbau von Getreide und Kerzen für die Kapelle ließ er sich noch liefern. Wollten die Mönche fortan Fleisch auf den Tisch haben, so mussten sie sich selber darum kümmern. Allein diese Erkenntnis wirkte Wunder. Die Brüder verwandelten sich in gewissenhafte Viehzüchter und kenntnisreiche Fallensteller. Und hatten sie zuvor in den Gebetsstunden eine willkommene Ablenkung von der Arbeit gesehen, so waren sie nun dankbar, wenn Philipp die Andachten ein wenig verkürzte, sodass ihnen mehr Zeit zur Feldarbeit blieb. 2 Jahre später war das Kloster von fremder Hilfe unabhängig. Und nach weiteren 2 Jahren konnte es bereits Fleisch, Wildbret und einen hochbegehrten Ziegenkäse an das Mutterkloster in Kingsbridge liefern. Die Zelle im Wald prosperierte. Die Gottesdienste waren feierlich und ernst. Und die Brüder waren gesund und guter Dinge. Nun aber sah sich Prior Philipp einer neuen Herausforderung ausgesetzt. Wie einst Abt Peter ihn und seinen Bruder Francis errettete und aufzog, musste er sich jetzt um den kleinen Neuankömmling im Kloster kümmern. Philipp übertrug Johnny Eightpence die Verantwortung für den neuen Mitbruder. Denn wiewohl Johnny nicht ganz richtig im Kopf war, verstand er sich doch bestens auf den Umgang mit kleinen, schwachen Lebewesen. Philipp und Francis umrundeten die Lichtung Seite an Seite, wie einst im Kreuzgang ihres walisischen Heimatklosters. Philipp war überaus neugierig zu erfahren, was Francis zu ihm geführt hatte. Endlich ergriff Francis das Wort. König Heinrich ist tot. Was? Er starb vor genau einem Monat. Und was geschieht jetzt? Der Tod eines Königs bedeutet Unruhe, vielleicht sogar Krieg. Das Schlimme ist, dass der rechtmäßige Erbe des Königs vor vielen Jahren im Meer ertrank. Ja, ich erinnere mich. Philipp war damals 12 Jahre alt gewesen. Der Königssohn war vor Cherbourg beim Untergang des Weißen Schiffes zu Tode gekommen. Der König hat natürlich noch zahlreiche andere Kinder. Insgesamt mindestens 20. Darunter meinen eigenen Herrn, Graf Robert von Gloucester. Aber bei ihnen handelt es sich samt und sonders um illegitime Sprosse. Außer dem verstorbenen Sohn hat König Heinrich trotz seiner gewaltigen Fruchtbarkeit nur noch ein einziges legitimes Kind hinterlassen. Und zwar ein Mädchen namens Mathilde. Bastarde sind von der Thronfolge ausgeschlossen. Doch eine Frau ist fast genauso schlimm. Hat König Heinrich denn keinen Erben ernannt? Doch, doch. Er bestimmte Mathilde zu erben. Sie hat einen Sohn, der ebenfalls Heinrich heißt. Dass sein Enkelsohn, der einst den Thron besteigen wird, war des verblichenen Königs sehnlichster Wunsch. Doch gegenwärtig zählt er noch keine 3 Jahre. Der König hat daher die Barone Mathilde Treue schwören lassen. Wenn der König Mathilde als Erbin eingesetzt hat und die Barone ihr bereits den Treueeid geschworen haben, dann ist doch alles in Ordnung. Oder? Ach, so einfach ist das Leben bei Hofe noch nie gewesen. König Heinrich hat 3 Neffen, die Söhne seiner Schwester. Der Älteste ist Theobald von Blois, der 2. Stefan, der bei seinem Onkel in hoher Gunst stand. Und dann ist da noch Henry, der Benjamin der Familie, der dir als Bischof von Winchester vertraut ist. Und noch während die Barone tagten, überquerte Stefan den Kanal, begab sich schnurstracks nach Winchester und besetzte mit Hilfe von Bischof Henry die dortige Burg. Und zur endgültigen Absicherung seines Sieges fehlt Stefan nur noch der Segen der Kirche. Das dürfte ihm nicht schwerfallen. Immerhin ist sein Bruder Henry einer der führenden Priester im Lande. Ich muss gestehen, dass Bischof Henry während der Nachfolgekrise hervorragend taktiert hat. Und als Bedingung für seine Unterstützung nahm er seinem Bruder den feierlichen Schwur ab, dass die Rechte und Privilegien der Kirche unter einem König Stefan stets beachtet und gewahrt blieben. Das kann für uns von großer Bedeutung sein. Es besteht indessen eine andere Gefahr. 2 Barone waren über Stefans Vorgehen aufs Höchste entrüstet. Der eine von ihnen ist Bartholomäus, Graf von Schiring. Ich kenne ihn. Und wer ist der andere Gegner von Stefan? Graf Robert von Gloucester, mein Herr. Er möchte seine Halbschwester Mathilde auf dem Thron sehen, denn er glaubt, sie wäre von seinem Rat und Beistand abhängig. Wird dein Herr Graf Robert konkrete Schritte in dieser Richtung unternehmen? Ich fürchte, ja. Robert und Bartholomäus planen gemeinsam mit Mathilde und ihrem Gemahl einen Aufstand, der Stefan stürzen und Mathilde an seiner Stadt auf den Thron setzen soll. Das würde ja alle Errungenschaften, die Bischof Henry von Winchester für die Kirche ausgehandelt hat, zunichte machen. Ich dachte daran, mich um eine Audienz beim neuen König zu bemühen und ihm alles zu erzählen. Die beiden rebellischen Grafen würden natürlich alles abstreiten. Und ich würde als Verräter gehängt. Nein, Francis. Man hat uns gelehrt, dass es eitel ist, das Martyrium zu suchen. Ich weiß. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Ja. Wenn der Plan hier unten im Süden enthüllt wird, bleibt das Haus Gloucester von jedem Verdacht verschont. Niemand weiß, dass ich hier war. Und dass wir Brüder sind, weiß auch kaum einer. Jesus Christus und alle Heiligen steht mir bei. Philipp zog die Kutte fester um sich, ihn schauderte. Francis zog ihn da in eine äußerst gefährliche Affäre hinein. Es ging immerhin um eine unmittelbare Einmischung in die Angelegenheiten des Hofes. Ich weiß nicht, wem ich es sagen soll. Wie wär's mit dem Prior von Kingsbridge? Mein Vorgesetzter ist alt und müde. Er würde wahrscheinlich in Untätigkeit verharren. Dann müssen wir jemand anderen finden. Da wäre nur noch der Bischof von Kingsbridge. Ich habe mit ihm aber bislang noch kein einziges Wort gewechselt. Wo lebt der Bischof? 1,5 Tagesreisen von hier. Dann machst du dich am besten noch heute auf den Weg. Gewiss. Ich wünschte, es hätte einen anderen getroffen. Ich auch. Ich auch. Nachdem sie den Neugeborenen im Kloster hatten zurücklassen müssen, führte Ellen Tom und seine Kinder zusammen mit ihrem Sohn Jack durch den Wald. Und ehe sie sich versahen, befanden sie sich in einer Höhle. Die Luft war warm. Vor ihnen glühte auf einem Herd aus flachen Steinen ein Feuer. Von der Decke herab hing eine geräucherte Wildbretkeule. Den Boden bedeckte trockenes Schilf. Auf der anderen Seite des Feuers lagen 2 ausgestopfte Matratzen aus Hirschfell. Im hinteren Teil der Höhle war eine beachtliche Sammlung von Waffen und Jagdgeräten zu erkennen. Und mitten darunter auch 3 Bücher. Tom traute seinen Augen nicht. Noch nie hatte er in einem privaten Heim, geschweige denn in einer Höhle, Bücher gesehen. Bücher waren ein Privileg der Kirche. Der Knabe Jack ergriff eine hölzerne Schüssel, tauchte sie in den brodelnden Kochtopf am Rand der Feuerstelle. Alfred und Martha sahen ihm mit knurrendem Magen zu. Wenn wir Besuch haben, Jack, bekommen die Gäste zuerst. Warum? Weil es zur Gastfreundschaft gehört. Gib den Kindern jetzt auch von der Suppe. Ja, Ellen. Ellen reichte Tom eine Schüssel mit Suppe. Danke. Und legte ihm ein Fell um die Schultern. Als er die Flüssigkeit ausgetrunken hatte, fischte Tom Fleisch und Gemüse mit den Fingern heraus. Wann habe ich zum letzten Mal Fleisch gegessen? Es muss Wochen her sein. Es ist ein Wunder, dass ihr alle nicht längst vor Entkräftung gestorben seid. Was war euer Vergehen? Ich meine, was hat euch zum... Outlaw gemacht? Ich habe einen Priester verflucht. Wie konnte es denn so weit kommen? Mein Vater ist ein Ritter gewesen. Ein großer, starker, gewalttätiger Mann, der sich Söhne wünschte, mit denen er reiten und ringen und jagen konnte. Gefährten, die des Abends mit ihm zechten. Doch die Erfüllung seiner Wünsche blieb ihm versagt, denn er bekam eine Tochter, mich. Und meine Mutter starb bei der Geburt. Ich wuchs nun in einem reinen Männerhaushalt auf. Ich spielte nicht mit Kätzchen und kümmerte mich nicht um alte, blinde Hunde, sondern ließ mir die Haare stutzen und trug einen Dolch. Der gleichmäßige Klang ihrer Stimme lullte Tom ein. Er schloss die Augen und sah Ellen als kleines, flachbrüstiges Göhr mit dreckigem Gesicht bei ihrem Vater und seinen Spießgesellen am langen Tisch sitzen. Wäre sie nur immer so flachbrüstig geblieben, ihr Leben hätte einen weit glücklicheren Verlauf genommen. Doch mit den Jahren änderte sich das Verhalten der Männer in ihrer Gegenwart. Die Männer glotzten sie an, wenn sie des Abends ihr wollenes Oberkleid auszog und sich in ihrem langen Leinenhemd zum Schlafen niederlegte. Mit der Kirche hatte mein Vater sonst wenig im Sinn. Doch eines Tages überraschte ich ihn im Gespräch mit dem Dorfpfarrer. Und die beiden sahen mich an, als unterhielten sie sich gerade über mich. Am nächsten Morgen sagte mein Vater zu mir: Nun geh mit Henry und Everett und tu, was sie dir anschaffen. Die Männer lieferten Ellen in einem Nonnenkloster ab. Sie tobte und schrie und fluchte gotteslästerlich. Mit ihrem Dolch verletzte sie die Äbtissin, dann rannte sie davon und lief nach Hause. Ihr Vater schickte sie wieder zurück. Auf dem Rücken eines Esels, an Händen und Füßen gefesselt und an den Sattel gebunden. Im Kloster wurde sie in eine Büßerzelle gesteckt und darin festgehalten, bis die Wunde der Äbtissin geheilt war. Es war ein kaltes, feuchtes und dunkles Loch. Sie bekam Wasser, aber nichts zu essen. So gelang es den Nonnen schließlich doch, ihren Widerstand zu brechen. Ellen legte den Habit der Novizin an, befolgte die Klosterregeln und lernte lesen und schreiben, musizieren und rechnen, zeichnen und Latein. In ihrem Vaterhaus hatte man Englisch und Französisch gesprochen. Das Klosterleben erwies sich schließlich als gar nicht so übel. Es war eine reine Frauengesellschaft mit eigenen Regeln und Ritualen. Anders zwar, aber in vielfacher Hinsicht ähnlich der vertrauten Männergesellschaft daheim. Alle Nonnen mussten ein gewisses Pensum an körperlicher Arbeit leisten. Ich wurde schon bald mit der Pferdepflege betraut und brachte es binnen kurzem zur Stallmeisterin. Armut war nie ein Problem für sie. Gehorsam fiel ihr schon erheblich schwerer, aber sie lernte ihn mit der Zeit. Das dritte Gelübde, die Keuschheit, nahm sie weniger ernst. Eines Tages hatte der Zelter der Äbtissin gelahmt. Es geschah einige Tagesreisen vom Kloster entfernt. Da sie sich unweit der Abtei von Kingsbridge befand, ließ sich die Äbtissin von dortigen Prior ein anderes Pferd. Nach ihrer Rückkehr befahl sie mir, das geborgte Pferd heimzuführen und dann den lahmen Zelter zurückzubringen. Im Pferdestall des Klosters, in Sichtweite der verfallenden alten Kathedrale von Kingsbridge, begegnete ich einem jungen Mann. Ich kehrte nie wieder in das Nonnenkloster zurück und lebe seither im Wald. Auf die Beziehung zu diesem Mann ging Ellen nicht näher ein, und Tom wagte nicht, sie näher darüber zu befragen. Doch schien der kleine Jack aus dieser Beziehung hervorgegangen zu sein. In den folgenden 11 Jahren führten Jack und ich ein einfaches, bescheidenes Leben. Ich habe meinen Sohn in allem unterwiesen, was mein Vater mir über die Jagd und den Umgang mit Waffen beigebracht hat. Und dann habe ich ihn gelehrt, was ich bei den Nonnen gelernt hatte. Schreiben und Lesen, Zeichnen und sogar die Geschichten aus der Bibel. An langen Winterabenden habe ich ihm zudem das Vermächtnis seines Vaters anvertraut. Er war Franzose und kannte mehr Legenden, Gedicht und Lieder als jedermann sonst auf der Welt. Ich kann nicht glauben, dass Jack schreiben kann. Jack, schreibe etwas auf den Boden. Jack glättete mit der Hand einen Fleck Erde und kratzte mit den Fingern Buchstaben hinein. Tom erkannte das erste Wort, Alfred, musste danach jedoch passen, Alfred, und kam sich wie ein Narr vor. Ist größer als Jack. Dann zeichnete der Junge flink 2 Figuren in den Sand. Eine große und eine kleine. Und obwohl es sich um ziemlich einfache Gestalten handelte, konnte man gut erkennen, dass die eine breitschultrig war und ziemlich dämlich guckte, während die andere, kleinere, offensichtlich grinste. Tom, der selber über ein gewisses Zeichentalent verfügte, war von der Einfachheit und Kraft der in die Erde gekratzten Figuren beeindruckt. Und doch wirkte das Kind auf ihn wie ein Idiot. Ich weiß, dass Jack etwas komisch wirkt. Aber er hat nie in seinem Leben mit anderen Kindern gespielt. Ihm fehlt außer mit mir jeglicher Umgang mit anderen Menschen. Er ist wie ein wildes Tier aufgewachsen und hat trotz all seiner erlernten Kenntnisse nicht die geringste Ahnung, wie er sich in Gegenwart anderer Menschen benehmen soll. Und deshalb redet er kein Wort und stiert nur großäugig vor sich hin. Zum ersten Mal seit Beginn ihrer Geschichte wirkte Ellen bei diesen Worten verletzlich. Tom erkannte, dass sie im Grunde ebenso besorgt wie ratlos war. Um Jacks Willen musste sie sich wieder der menschlichen Gesellschaft anschließen. Bloß wie? Sie war ein Mensch ohne Namen. Ein Nichts. Wir wollen nach Kingsbridge. Vielleicht findet sich dort am Bischofssitz Arbeit für mich und... Tom, ich möchte mit dir gehen. Wohin auch immer. Um Schlimmeres zu verhindern, macht sich Philipp noch am selben Tag auf, um dem Bischof von Kingsbridge die heikle Nachricht zu überbringen. Am zweiten Tag seiner Reise gegen Mittag befand sich Prior Philipp nur mehr wenige Meilen vom bischöflichen Palast entfernt. Je näher er kam, desto mulmiger ward ihm zumute. Der Bischof würde wissen wollen, woher die Nachricht von dem geplanten Aufstand stammte. Und Philipp hatte sich auch schon eine halbwegs plausible Geschichte ausgedacht. Nur, was soll ich tun, wenn der Bischof mir diese Geschichte nicht abnimmt? In einiger Entfernung erblickte er vor sich eine Gruppe von Reisenden, die zu Fuß unterwegs waren. Sein erster Impuls war anzuhalten, um sie nicht überholen zu müssen. Dann jedoch erkannte Philipp, dass sich eine Frau und zwei Kinder unter den Wanderern befanden. Eda, Mensch! Philipp sah sie kritisch an. Dass eine Frau noch vor ihrem Ehemann das Wort ergriff, war ungewöhnlich. Und Mönch war zwar nicht direkt unhöflich, doch hätte Bruder oder Vater mehr Respekt bewiesen. Guten Tag, Vater. Gott segne euch. Wer seid ihr? Baumeister Tom nennt man mich. Ich suche Arbeit. Und findet keine, nicht wahr? So ist es. Es ist Essenszeit, und wenn ihr und eure Familie mein Brot mit mir teilen wollt, wird es mir im Himmel dereinst gelohnt. Und außerdem habe ich dann jemanden, der mir beim Essen Gesellschaft leistet. Wir danken euch und nehmen euer Angebot gerne an. Dankt Gott dem Herrn. Danken wir den Bauern, aus deren Zehen die Speisen stammen. Lasst uns nun essen. Ihr seid bestimmt hungrig. Danke. Der Käse stammt aus meinem Kloster. Viele mögen ihn frisch, so wie diesen hier. Doch schmeckt er noch besser, wenn man ihn eine Weile reifen lässt. Seine Gäste beeindruckte das wenig. In kürzester Zeit hatten sie ihre Portionen verzehrt. Wo liegt euer Kloster, Vater? Mitten im Wald, eine Tagesreise westlich von hier. Kennt ihr es? Wir kommen aus Richtung Salisbury und müssen daran vorbeigekommen sein. In der Tat, das müsst ihr. Allerdings liegt es noch ein gutes Stück von der Hauptstraße entfernt. Wer das Kloster nicht kennt, geht daran vorbei, denn von der Straße aus ist es nicht zu sehen. Ach so. Ist euch unterwegs vielleicht eine Frau begegnet? Nein. Wieso fragt ihr? Gestern am frühen Morgen wurde im Wald ein Säugling gefunden und in mein Kloster gebracht. Es handelt sich um einen kleinen Jungen. Er muss in der Nacht zuvor auf die Welt gekommen sein. Seine Mutter muss sich demnach zur gleichen Zeit wie ihr in jenem Teil des Waldes aufgehalten haben. Uns ist keine Frau begegnet. Ich fragte nur aus Neugier. Falls sie mir zufällig über den Weg liefe, würde ich der Frau das Kind natürlich zurückgeben. Doch so wie die Dinge liegen, will sie es gar nicht haben. Sie hat gewiss Sorge dafür getragen, dass niemand sie findet. Was geschieht mit dem Jungen? Wir werden ihn bei uns im Kloster aufziehen, als ein Kind Gottes. Philipp hatte noch 3 Birnen dabei. Er holte sie aus den Satteltaschen und reichte sie Tom, der sie den Kindern weitergab. Ich werde dafür beten, dass ihr Arbeit findet. Schließlich erhob sich Philipp. Wenn ihr daran denkt, Vater, dann erwähnt mich doch dem Bischof gegenüber. Ihr wisst, dass wir Not leiden und habt gesehen, dass wir anständige Menschen sind. Ich werde daran denken. Dieser Säugling, ich meine das Findelkind, von dem ihr uns erzählt habt, habt ihr ihm schon einen Namen gegeben? Ja, das haben wir. Er heißt Jonathan, das Geschenk Gottes. Jonathan. Der Name gefällt mir. Tom gab die Stute frei. Philipp betrachtete ihn noch einen Augenblick. Der Herr sei mit euch. Dann trabte er davon. Es hätte ohne weiteres Schnee fallen können, so kalt war es, als Philipp am Nachmittag den Bischofspalast erreichte. Ein eisiger Wind fegte durch das Tal und tiefhängende graue Wolken lagen wie Stirnrunzeln über dem herrschaftlichen Haus am Hang. Der Bischofspalast selbst war ein schönes Steinhaus in der Form des Buchstabens E. Die Fenster waren klein und mit Läden versehen. Sie wirkten wie funkelnde Äuglein, die misstrauisch die Außenwelt betrachteten. Alle Baulichkeiten waren in gutem Zustand. Pech für Baumeister Tom. Im Stall standen mehrere gute Pferde, darunter zwei Schlachtrösser. Außerdem lungerten ein paar Bewaffnete herum und schlugen die Zeit tot. Vielleicht hat der Bischof Besuch. Eine düstere Vorahnung hat ihn beschlichen. Die Szenerie wurde in bedrückender Weise von Soldaten und Kriegsgerät beherrscht. Wo sind die Schlangen der Bittsteller, wo die Mütter ihre Neugeborenen segnen lassen wollen? Philipp betrat eine ihm fremde Welt und trug ein gefährliches Geheimnis mit sich. Es kann lange dauern, bis ich diesen Ort wieder verlasse. Ich wünschte, Francis hätte mich mit diesem Anliegen verschont. Er holte tief Luft und betrat das Haus. Der Saal war düster und traurig. Seine Augen gewöhnten sich nur langsam an die Dunkelheit. Am anderen Ende des Saals brannte ein großes Kaminfeuer. Sein Schein und das spärliche Tageslicht, das durch die kleinen Fenster fiel, sorgten für die einzige Beleuchtung. Um den Kamin herum saßen mehrere Männer, einige in geistlicher Tracht, andere in den teuren, aber abgetragenen Gewändern des niederen Adels. Ihre Sessel standen in keiner besonderen Ordnung, doch waren alle Augen und Worte an einen Priester gerichtet, der in ihrer Mitte saß, wie eine Spinne im Netz. Der Mann war auffallend dünn, und so wie er die Beine hielt und seine langen Arme über den Sessel breitete, hatte es den Anschein, als sei er jederzeit zum Sprung bereit. Sein glattes Haar war pechschwarz, sein Gesicht bleich, die Nase spitz. Seine schwarze Kleidung ließ ihn gleichermaßen elegant wie bedrohlich erscheinen. Der Bischof. Aber war er nicht. Nun sah auch der Mann im schwarzen Gewand auf. Er blickte den Besucher und gebot den anderen mit erhobener Hand Schweigen. Bitte, was wünscht ihr? Seid gegrüßt, Bruder. Ich wollte mit dem Bischof sprechen. Der Bischof ist nicht hier. Wann erwartet ihr ihn zurück? Wir wissen nicht, wann ihr zurückkommt. Was führt euch zu ihm? Ich bin unterwegs im Namen des Herrn. Wer seid ihr? Ich bin sein Erzdiakon. Mein Name ist Warren Bigot. Mein Name ist Philipp. Ich bin der Prior des Klosters St. John in the Forest, einer Zelle der Priorei Kingsbridge. Ich habe von euch schon gehört. Ihr seid Philipp von Gwynedd. Ihr habt in jener kleinen Zelle im Wald gute Arbeit geleistet. Es überrascht mich, dass ihr davon gehört habt. Der Bischof ist Ex-Officio Abt von Kingsbridge. Es ist also seine Pflicht, daran Interesse zu nehmen. Der Segen des Herrn lag auf unserer Arbeit. In der Tat. Ich wünschte, der Herr würde seinen Segen auch der Priorei Kingsbridge nicht versagen. Wie geht es, Prior James? Er ist krank. Aber setzt euch zu uns ans Feuer. Gegen einen guten Schluck Glühwein habt ihr gewiss nichts einzuwenden, oder? Er wärmt das Blut. Philipp nahm Platz und wärmte sich die Hände, während Walloran seine Gäste zur Tür begleitete. Philipp fragte sich, warum der Erzdiakon die Unterredung nicht mit einem Gebet beendet hat. Ich hoffe, ihr habt eure Unterredung nicht meinetwegen abgebrochen. Es war ohnehin an der Zeit. Nun aber zu euch. Ich habe das Vertrauen des Bischofs. Wenn ich euch also behilflich sein kann. Er macht eine einladende Handbewegung, wie ein Mann, der weiß, dass seine Großzügigkeit vielleicht gar nicht erwünscht ist. Wenn ihr noch länger zögert, muss ich wohl annehmen, dass ihr mir misstraut. Vor 3 Tagen kam ein verletzter Mann in mein Kloster. Er trug Waffen und ritt auf einem guten und schnellen Pferd. Er war schwer gestürzt und hatte sich nicht nur einen Arm, sondern auch einige Rippen gebrochen. Zudem hustete er Blut, was auf innere Verletzungen hindeutete. Philipp beobachtete aufmerksam Wallorans Miene, die bislang allenfalls höfliches Interesse verriet. Er war zweifellos in Lebensgefahr, weshalb ich ihm riet, seine Sünden zu bekennen. Und daraufhin vertraute er mir ein Geheimnis an. Ich nehme an, ihr wisst, dass Stefan von Blois mit dem Segen der Kirche Ansprüche auf den englischen Thron erhebt. Er wurde 3 Tage vor Weihnachten in Westminster gekrönt. Ach ja. Was war das für ein Geheimnis? Kurz bevor er starb, sagte mir der Reiter, dass sein Herr, der Graf von Shiring und Robert von Gloucester sich verschworen hätten, einen Aufstand gegen Stefan anzuzetteln. Glaubt ihr, dass der Reiter die Wahrheit gesagt hat? Sterbende pflegen ihrem Beichtvater gegenüber meistens die Wahrheit zu sagen. Vielleicht hat er lediglich ein Gerücht wiedergegeben, das im gräflichen Haushalt herumschwirrte. Oh nein. Graf Bartholomäus hat ihn ausgesandt, um seine Truppen in Hampshire zu alarmieren. Führte er eine schriftliche Botschaft mit sich? Nein. Kein Siegel oder sonstiges Zeichen der gräflichen Autorität? Nein, nichts. Ich nehme an, er war bekannt genug bei den Leuten, die er aufsuchen sollte. Was ist eurer Ansicht nach zu tun? Das ist schwer zu sagen, zumal uns echte Beweise fehlen. Die Verschwörer können einfach alles abstreiten. Und dann muss der Ankläger sich verteidigen. Wo wollt ihr denn von hier aus hin? Nach Kingsbridge. Da ich meine Zelle Hals über Kopf verließ, brauchte ich eine glaubhafte Ausrede. Ich sagte also, ich wolle die Priorei besuchen. Und das will ich jetzt doch tun, auf dass die Lüge nachträglich zur Wahrheit wird. Sprecht dort zu niemandem über das, was ihr mir eben erzählt habt. Ihr habt mein Wort. Ich werde sofort nach Kingsbridge aufbrechen. So bin ich morgen am Mittag dort. Wohlan denn. Wollerin begleitete Philipp zur Tür und folgte ihm die Treppen hinab in den Hof. Ein Stalljunge führte Philipps Pferd vor und sattelte es. Philipp saß auf und wollte sich gerade verabschieden, als er Tom Bilde erkannte, den Baumeister, der in diesem Augenblick mit seiner Familie im Schlepptau durchs Tor schritt. Da kommt ein Mann, den ich unterwegs getroffen habe. Er ist Baumeister. Ein anständiger Kerl, wie es scheint, und er hat's nicht leicht in diesem Winter. Vielleicht habt ihr ein paar Ausbesserungsarbeiten zu erledigen. Wollan gab darauf keine Antwort. Er wirkte völlig fassungslos. Mit offenem Mund starrte er die Familie an. Was ist euch? Frau. Sie ist recht hübsch. Indes hat man uns gelehrt, dass es für einen Priester ratsam ist, in Keuschheit zu leben. Wendet euren Blick von ihr, Erzdiakon. Ich dachte, sie sei längst tot. Bitte, was habt ihr? Schon gut. Grüßt mir den Prior von Kingsbridge. Zur Mittagsstunde des folgenden Tages lag Kingsbridge vor ihm. Die gewaltige Kirche mit ihren kleinen tiefliegenden Fenstern beherrschte die ganze Umgebung. In gleicher Weise dominierte das Kloster das Dorf. Die Westfassade der Kathedrale, die sich Philipps Blicken bot, war mit gedrungenen Zwillingstürmen versehen, von denen einer vor 4 Jahren vom Blitz getroffen und eingestürzt war. Er war noch immer nicht wieder aufgebaut worden und trug wesentlich zu dem erbärmlichen Erscheinungsbild der Kathedrale bei. Als erstes betrat Philipp die Kathedrale. Ihr Anblick war nicht dazu angetan, seine Stimmung zu heben. Im Gegenteil. Der Boden im Mittelschiff war nie gepflastert worden. In Ecken und Winkeln, die von den Holzschuhen der Bauern und den Sandalen der Mönche nur selten betreten wurden, wuchs Moos auf dem nackten Erdboden. Die Besucher dieser Kirche sollten eigentlich Ehrfurcht empfinden vor der Majestät des Allmächtigen. Und die Bauern waren einfache Leute, die die Dinge nach dem Augenschein beurteilten. Und gerade die Bauern sind es doch, die mit ihrer Arbeit und ihrem Schweiß die Kirche tragen. Beim Anblick dieser Kathedrale halten sie den Herrn wahrscheinlich für eine nachlässige, gleichgültige Gottheit, die nicht imstande ist, die Verehrung, die sie ihm entgegenbringen, zu würdigen. Philipp blieb unwillkürlich stehen, denn ein Sarg versperrte ihm den Weg. Er war vollkommen überrascht. Er trat näher an den Sarg heran, um zu sehen, wer der Tote war. Ihm stockte der Atem. Es war Prior James. Andrew von York, der Sakristan, leitete den Gottesdienst. Er war ein leicht erregbarer, rotgesichtiger Mann, der immer so aussah, als würde ihn im nächsten Augenblick der Schlag treffen. Er gehörte zu den Klosteroffizialen, die für die Verwaltung zuständig waren. Er kümmerte sich um die Gottesdienste, die heiligen Bücher und Reliquien, die liturgischen Gewänder und die Kirchendekoration, vor allem aber auch die Instandhaltung der Kirche. Doch der Gottesdienst fand hier nicht in der gebotenen Form statt. Eine Gruppe jüngerer Mönche alberte herum und unterhielt sich ungeniert. Was steckt denn der Zirkator? Der Zirkator war für die Aufrechterhaltung der Disziplin zuständig. Aber der Mönch saß auf der anderen Seite des Chors und war in die Unterhaltung mit einem Mitbruder vertieft. Er achtete weder auf den Gottesdienst noch auf das ungebührliche Benehmen der jungen Mönche. So sah sich Philipp genötigt, selber für Ruhe zu sorgen. Er packte den Rätsführer von hinten am Ohr. Name? William Bovis. Welcher Teufel ist während des Hochamts in dich gefahren? Die Messe ödet mich an. Ödet dich an? Was hast du denn heute sonst doch getan? Matutin und Laudes, mitten in der Nacht. Prim vor dem Frühstück, dann Terz, Hauptmesse, Studium und nun das Hochamt. Hast du auch gegessen? Ja, Frühstück. Und jetzt willst du zum Mittag essen? Ja. Die meisten Menschen deines Alters arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Schweiße ihres Angesichts auf den Feldern, um sich ihr Frühstück und ihr Mittagessen zu verdienen. Und dabei fällt zusätzlich immer noch etwas für dich mit ab. Weißt du eigentlich, warum sie das tun? Ja. Also? Sie tun es, weil sie wollen, dass die Mönche für sie beten. Richtig. Brot, Fleisch und das Dormitorium, in dem im Winter ein warmes Feuer brennt, verdankst du der harten Arbeit der Bauern. Und du bist so müde und angeödet, dass du für sie nicht einmal während des Hochamts stillhalten kannst. Es tut mir leid, Bruder. Der Gottesdienst war vorüber und die Mönche verließen die Kirche in einer kleinen Prozession. Philipp wollte sich Richtung Küche entfernen, sah sich jedoch urplötzlich dem Sakristan gegenüber. Breitbeinig, die Hände in die Hüften gestemmt, versperrte der Mann ihm den Weg. Was fällt dir ein, mein Hochamt zu stören? Der junge Mann betrug sich höchst ungebührlich. Ich bin durchaus imstande, mit ungebührlichem Betragen während meines Gottesdienstes selbst fertig zu werden. Du hast doch gar nicht gesehen, was geschehen ist. Vielleicht doch, Bruder Philipp. Vielleicht hatte ich lediglich vor, die Angelegenheit später zu bereinigen. Gut, dann sag es mir. Was hast du gesehen? Was bildest du dir ein? Du magst in deiner kleinen Zelle draußen im Wald Prior sein, meinetwegen. Aber ich bin hier seit 12 Jahren, Sakristan. Und werde die Gottesdienste in dieser Kathedrale nach meinem eigenen Gutdünken halten. Zähneknirschend schluckte Philipp seinen Stolz hinunter und beugte unterdänig das Haupt. Ich sehe meine Verfehlung ein, Bruder. Und erbitte demütig deine Verzeihung. Philipp musste sich nach dieser peinlichen Demütigung ablenken. Also steuerte er seine Schritte in die Küche zu Bruder Milius, einem alten Freund. In der Klosterküche herrschte eine fast erstickende Atmosphäre. Der Geruch nach bratendem Fisch hing schwer in der Luft. Drei Köche, ein jeder vor Eile rotgesichtig und verschwitzt, bereiteten mit Hilfe von 6 oder 7 Küchenjungen das Mahl. An beiden Enden der Küche befand sich eine große Feuerstelle. Die Flammen loderten hell auf und darüber brutzelten je 20 oder mehr Fische an Spießen, die von 2 Küchenjungen langsam gedreht wurden. Der Geruch ließ Philipp das Wasser im Munde zusammenlaufen. In großen Eisentöpfen, die über den Flammen hingen, kochten Karotten. Aufseher über das scheinbare Chaos war Bruder Milius, der Küchenmeister. Ein Mann ungefähr in Philipps Alter. Er thronte auf einem hohen Stuhl und betrachtete das aufgeregte Hin und Her mit seelenruhigem Lächeln. Seid gegrüßt, Bruder Milius. Ich habe Käse für euch dabei. Vielen Dank, Philipp. Er ist ausschließlich aus Morgenmilch gemacht. Du wirst es am Geschmack merken. Er ist ein bisschen feiner. Ich bin schon ganz versessen darauf. Aber sag an, Bruder, warum schaust du so verdrießlich dran? Ich hatte lediglich eine Auseinandersetzung mit Andrew. Dieser furchtbare Wichtigtour. Aber du solltest dich jetzt beeilen. Das Essen wird schon aufgetragen. Du hast recht. Der lange Ritt zu euch hat ein mächtiges Loch in meinem Magen hinterlassen. Das Essen sollte, so wollte es die Regel, abgesehen von der Tischlesung, schweigend eingenommen werden. Philipp ließ sich an einem der langen Tische auf einem freien Platz nieder. Heute gibt es frischen Fisch. Ja, ich konnte ihn schon eben in der Küche in Augenschein nehmen. Wie ich höre, gibt es bei euch draußen im Wald täglich frischen Fisch. Am zweiten Tag gibt es Geflügel. Ach, hier gibt es 6-mal in der Woche Geflügelfisch. Mein Diener legte eine große Weißbrotscheibe vor Philipp auf den Tisch und belegte sie mit einem gebratenen Fisch, der nach Bruder Milius Kräuterwürze duftete. Philipp holte sein Essmesser hervor und wollte gerade zulangen, als sich am anderen Ende des Tisches ein Mönch erhob und mit dem Finger auf ihn zeigte. Bruder Philipp! Es war der Zirkator, der Aufseher. Wer zu spät kommt, bekommt nichts zu essen. So will es die Regel. An diesem Tag schien wirklich alles schief zu gehen. Philipp legte das Messer beiseite, gab dem Diener das Brot mitsamt dem Fisch zurück und beugte den Kopf, um der Tischlesung zu lauschen. In der Ruhestunde nach dem Essen ging Philipp zu Cuthbert Whitehead, dem Kellermeister, ins Vorratslager. Das Lager war ein großes, dunkles Gewölbe mit winzigen Fenstern. Die Luft war trocken und gesättigt vom Duft der hier lagernden Schätze. Hopfen und Honig, Äpfel und getrocknete Kräuter, Käse und Essig. Cuthbert war nicht entgangen, wie man Philipp um seine Mahlzeit gebracht hatte. Also griff er in ein Fass und holte ein halbes Dutzend Birnen heraus. Es ist mir gänzlich unverständlich, wie die Priorei zu so vielen Schulden kommen konnte. Wir hatten 13 Jahre lang einen sehr schwachen Prior. Und so fehlt es uns jetzt an Geld zur Renovierung der Kathedrale. 6-mal die Woche steht Pökelfisch auf dem Tisch. Die Klosterschule hat immer weniger Novizen. Und das Gästehaus ist verwaist. Wir werden ja bald einen neuen Prior bekommen. Neue Besen, kehren gut. Remigius, ein neuer Besen. Remigius wird doch nicht Prior. Oder? Wir müssen damit rechnen. Aber der ist doch in keinem Deut besser als Prior James. Was kann denn die Mitbrüder bewegen, ausgerechnet ihn zu wählen? Nun ja, da ist vor allem einmal ein großes Misstrauen gegenüber Fremden. Sie wählen bestimmt keinen, den sie nicht kennen. Was wiederum heißt, dass die Wahl auf einen von uns fallen wird. Und Remigius ist Subprior. Das heißt, der ranghöchste Mönch in unserem Kreis. Aber es gibt keinerlei Regel, die besagt, dass wir den ranghöchsten Mönch zum Prior wählen müssen. Es kommen ebenso gut alle anderen Offiziale in Frage. Zum Beispiel du. Ich habe abgelehnt. Und warum? Ich werde langsam alt, Philipp. Schon meine jetzige Tätigkeit wächst mir im Grunde über den Kopf. Nimm alles in allem und du wirst finden, dass ich für diese Aufgabe auch nicht besser tauge als Remigius. Es gibt doch noch andere. Den Sakristan, den Zirkator, den Novizenmeister. Der Novizenmeister ist ein alter Mann und noch müder als ich. Der Gästemeister ist ein Vielfraß und Säufer. Und der Sakristan und der Zirkator haben sich bereits auf Remigius festgelegt. Wahrscheinlich hat Remigius dem Sakristan die Stelle des Subpriors und dem Zirkator das Amt des Sakristans versprochen. Jeweils zum Lohn für ihre Unterstützung. Du willst damit also sagen, dass Remigius die Nachfolgefrage längst in seinem Sinne geregelt hat, oder? Es gibt noch einen weiteren Kandidaten. Er würde einen guten Prior abgeben und sich mit Sicherheit um grundlegende Reformen bemühen. Und vom Rang her kann er es zwar nicht mit dem Subprior aufnehmen, durchaus aber mit dem Sakristan und dem Kellermeister. Wie meinst du? Dich. Mich? Aber ich bin doch viel zu jung. Und selbst wenn, was würde denn aus meiner Zelle, den Brüdern... Hier hättest du die Möglichkeit, nicht nur deine Zelle, sondern gleich das ganze Kloster zu retten. Hier ist deine wahre Berufung. Nun lass aber genug sein. Es läutet zum Gebet. Danach ist Studium... Und im Kreuzgang darf disputiert werden. Viele Mitbrüder werden sich mit dir unterhalten wollen. Du wirst doch unsere Hoffnung nicht enttäuschen. Am Nachmittag stand die Kapitelversammlung auf dem Programm. Das Kapitel war ein kleines, rundes Gebäude, das an den Kreuzgang anschloss. Die Sitzbänke im Inneren waren in konzentrischen Ringen angeordnet. Remigius betrat den Kapitelsaal in Begleitung Andrews, des Sakristans. Sie setzten sich zu John Small, dem winzigen Schatzmeister, und Pierre, dem Zirkator. Immerhin. Sie geben wenigstens zu, dass sie alle unter einer Decke stecken. Dann erhob sich Remigius. Der erste Schritt zur Demut ist unbedingter Gehorsam. Sie leben nicht, wie sie selbst leben wollen, noch gehorchen sie ihren eigenen Wünschen und eigenem Begehren. Vielmehr folgen sie in den Klöstern dem Befehl und der Richtung, die andere für sie vorgeben. Ohne Zweifel halten sie, die so handeln, sich an das Wort des Herrn: Ich bin nicht gekommen, nach meinem eigenen Willen zu handeln, sondern erfülle den Willen dessen, der mich gesandt hat. Remigius gab die erwarteten Vorgaben für die entscheidende Schlacht. Er, so viel stand fest, wollte in der bevorstehenden Auseinandersetzung die althergebrachte Ordnung repräsentieren. Den meisten unter euch dürfte bekannt sein, dass der Bischof das Recht hat, uns einen Kandidaten seiner Wahl vorzuschlagen. Da der Bischof uns nicht dazu zwingen kann, seinen Kandidaten zu akzeptieren, wir aber gegen seinen Willen auch nicht auf dem unseren bestehen können, gibt es im Streitfall nur eine Verhandlungslösung, deren Ausgang zu einem Gutteil von der Entschlossenheit und Einigkeit der Brüder bestimmt wird, vor allem von ihrer Einigkeit. Ich erwähne diese Dinge heute, weil mir eine wichtige Information zu Ohren gekommen ist. Die Wahl des Bischofs fiel auf Bruder Osbert von Newbury. Osbert von Newbury war der illegitime Sohn des Bischofs und den Mönchen gut bekannt. Er missbrauchte die Kirche dazu, ihm ein müßiggängerisches Leben in materiellem Überfluss zu ermöglichen. Die Vorstellung, ihn zum Prior zu haben, war furchterregend. Wenn wir die Ernennung Osberts verhindern wollen, tun wir gut daran, nur einen einzigen Kandidaten aufzustellen. Und zwar, wie ich hinzufügen sollte, einen, der auch ernst genommen wird. Tom hatte am Palast des Bischofs von Kingsbridge ebenso wenig Arbeit gefunden wie überall sonst, wo er es versucht hatte. Schließlich hatte er von einem Steinbruch in der Nähe von Shiring gehört und sie hatten sich auf den Weg gemacht. Es waren noch einige Tagesreisen dorthin und Toms Lage war, seit Ellen ihn begleitete, noch verzweifelter als zuvor. Tom, ich möchte mit dir gehen, wohin auch immer. Tom wusste, dass sie sich, um der Einsamkeit des Waldes zu entgehen und ohne die möglichen Folgen zu bedenken, dazu entschlossen hatte, ihr Schicksal mit ihm zu teilen. Aber nun musste er fürchten, Ellen könnte ihn wieder verlassen. Der Weg nach Shiring führte durch kahle Felder. Martha und Jack fanden ein kleines verletztes Vögelchen und die ganze Familie blieb stehen, um es sich anzusehen. Als Martha sich über ihn beugte, hüpfte er davon. Er konnte nicht mehr fliegen. Das Mädchen fing den Vogel ein und barg ihn in ihren Händen. Er zittert ja. Ich glaube, er hat sich den Flügel gebrochen. Lass mal sehen. Alfred nahm ihr den Vogel weg. Wenn wir uns um ihn kümmern, wird er vielleicht wieder gesund. Nein, wird er nicht. Alfred drehte dem Tierchen mit seinen groben Händen den Hals um und ließ ihn zu Boden fallen. Gott nochmal! Alles geschah ganz schnell. Was ist eigentlich los mit dir, Alfred? Gar nichts ist los mit ihm. Der Vogel wäre sowieso nicht zu retten gewesen. Ich glaube, wir brauchen alle eine kleine Verschnaufpause. Es ist ja schon Mittag. Am Morgen erst war es ihnen gelungen, bei einem Bauern ein wenig Brot zu erbetteln. Die Bäuerin hatte ihnen darüber hinaus in einer großen Holzflasche Bier mitgegeben. Tom ließ sich auf dem Rand eines uralten Baumstumpfes nieder. Und Ellen setzte sich neben ihn. Sie nahm einen kräftigen Schluck Bier zu sich und reichte die Flasche an Tom weiter. Möchtest du auch etwas Fleisch? Vielleicht später. Bewahr das Fleisch lieber auf. Tom gab die Flasche mit dem Bier weiter an seinen ältesten Sohn Alfred. Der setzte die Flasche an die Lippen und leerte sie in einem Zug. Das solltest du ihm eigentlich nicht durchgehen lassen. Er ist größer als die beiden anderen. Er braucht auch mehr. Er bekommt sowieso immer das meiste. Die Kleinen brauchen wenigstens etwas. Die Kinder sollen ihre Streitigkeiten unter sich austragen. Es ist Zeitverschwendung, sich da einzumischen. Soll das heißen, dass Alfred die beiden Jüngeren nach Belieben schikanieren kann, ohne dass du dagegen einschreitest? Er schikaniert sie nicht. Kinder zanken sich andauernd. Ich verstehe dich nicht. Du bist ein rundum netter und verständiger Mann. Nur wenn es um Alfred geht, bist du blind. Als der Morgen graute, stand Philipp zusammen mit den Mitbrüdern auf und ging in die Kirche zur Prim, dem ersten Gebet des Tages. Danach wollte er gemeinsam mit den anderen das Frühstück einnehmen, wurde jedoch auf dem Weg zum Refektorium von Milius aufgehalten und mit einer verschwörerischen Geste in die Küche gebeten. Dort wartete Voloron Bigot, der Erzdiakon. Ich habe das Vertrauen des Bischofs. Wenn ihr noch länger zögert, muss ich wohl annehmen, dass ihr mir misstraut. Die schwarz gekleidete, hagere Gestalt hockte auf dem Stuhl wie eine Krähe auf einem Baumstumpf. Die Spitze der schnabelartig gekrümmten Nase war rot gefroren. Voloran wärmte seine knochenbleichen Hände an einem Becher mit heißem Glühwein. Bruder Cuthbert war gerade dabei, mich über die gestrigen Ereignisse zu informieren. Der Bischof hat mich gebeten, die Stimmung hier im Kloster zu ergründen. Zudem hat er mir die Vollmacht erteilt, in seinem Namen einen Kandidaten zu nominieren. Ich führe das bischöfliche Siegel bei mir, so dass ich die Nominierung hier an Ort und Stelle verbindlich ausfertigen kann. Lasst mich offen zu euch sprechen. Der Bischof selbst ist schon recht alt. Eines Tages wird er sterben und dann wird sich die Frage nach einem Nachfolger stellen. Ihr werdet, wenn die Zeit gekommen ist, großen Einfluss auf die Entscheidung haben. Kurzum, ihr wollt, dass ich euch zum Prior von Kingsbridge mache? Ich will, dass ihr mich zum Bischof macht. Wir können euch nicht garantieren, dass ihr gewählt werdet. Das weiß ich wohl. Ich bitte euch auch lediglich um die Nominierung, was streng genommen genau meinem Angebot an euch entspricht. Ich bin einverstanden. Ich auch. Ich bin einverstanden. Trotz aller Bedenken hatte Philipp eingewilligt. Schließlich galt es, ein höheres Ziel zu verwirklichen. Eine neue Kathedrale. Ein Zeichen für die Menschen hier. Ein Fanal des Glaubens. Die Säulen der Erde. Noch in der Küche hatte Voloron einen Brief an die Priorei verfasst, in dem er die Mönche aufforderte, sofort zur Wahl zu schreiten und Philipp für das Amt des Priors nominiert. Bei der Bekanntgabe war der Jubel unter den Mönchen groß und Remigius und die Seinen standen da wie begossene Pudel. Es war Dreikönigstag, der 12. Tag nach Weihnachten. Philipps erste Pflicht als Prior von Kingsbridge bestand darin, die Mönche zum Hochamt in die Kirche zu führen. Alle Dorfbewohner und zahlreiche Menschen aus der Umgebung würden den Gottesdienst besuchen. Philipp indessen hatte vor der Messe, nun da sie endlich allein waren, noch etwas mit Voloron zu besprechen. Erinnert ihr euch an die Nachricht, die ich euch kürzlich überbrachte? Ihr wisst, die Sache mit dem Grafen von Shiring. Und ob ich mich erinnere, ja, diese Angelegenheit mag in der Tat von größerer Bedeutung sein als die Frage, wer Prior und wer Bischof wird. Graf Bartholomäus ist bereits in England eingetroffen. Man erwartet ihn morgen in Shiring. Was habt ihr vor? Ich möchte mich Sir Percy Hemleys bedienen. Ich hoffe, dass er heute zur Messe kommen wird. Ich habe von ihm gehört, kenne ihn jedoch nicht persönlich. Haltet Ausschau nach einem dicken Lord mit einem scheußlichen Weib und einem hübschen Sohn. Die Frau ist unübersehbar in ihrer Hässlichkeit. Was veranlasst euch zu dem Glauben, dass er sich auf König Stephans Seite schlagen könnte? Sie hassen Graf Bartholomäus leidenschaftlich. Warum? Ihr Sohn William war mit der Tochter des Grafen verlobt. Sie wandte sich jedoch von ihm ab und die Hochzeit wurde abgesagt. Für die Hemleys war dies eine schwere Demütigung. Im Trab näherten sich die Hemleys Kingsbridge. William und sein Vater auf Schlachtrössern, seine Mutter auf einem feinen Rennpferd. Drei Ritter und drei Bedienstete folgten ihnen. Sie bildeten einen eindrucksvollen, ja, zu Williams heimlichem Vergnügen, einen geradezu furchterregenden Trupp. Die Bauern, die zu Fuß nach Kingsbridge unterwegs waren, stoben erschrocken auseinander, wenn hinter ihnen der Hufschlag erklang. Das Luder wird auch da sein, ich bin mir ganz sicher. Mit einer Mischung aus Beklemmung und Sehnsucht musterte William die vor ihnen aufragende Fassade der Kathedrale von Kingsbridge. Wenn Lady Aliena auch an der Dreikönigsmesse teilnimmt, wird das für uns alle furchtbar peinlich. Sie alle wissen Bescheid, selbst diese elenden Leibeigenen. Sie machen sich über uns lustig. Wann ist eine Braut keine Braut? Fragen sie und antworten, wenn der Bräutigam Will Hamley heißt. Ich habe einen Kerl deswegen auspeitschen lassen, aber nicht einmal das half. Wenn dieses Luder mir in die Hände fällt, ziehe ich ihr bei lebendigem Leib die Haut ab. Regen. Hänge sie an einen Nagel und lass die Raben ihr bloßes Fleisch zerhacken. Hör endlich auf damit. Unsere Familie ist gedemütigt worden und schuld daran bist du. Aber du musst ihn ja nicht dauernd daran erinnern. Philipp genoss den Einzug in die Kirche mit den singenden Mönchen in seinem Gefolge. Herr Hall gestand sich ein, dass seine Freude daran größer war, als er zuvor geahnt hatte. Ungefähr 150 Menschen standen im Kirchenschiff. Die Reichen unter ihnen waren an ihren schweren Wintermänteln und Lederschuhen zu erkennen. Die Bauern trugen Filzstiefel oder Holzschuhe und grobe Jacken. Es war nicht schwer, die Hamleys zu finden. Sie standen ziemlich weit vorn, in der Nähe des Altars. Fotheran hat nicht übertrieben. Die Frau ist davon geradezu abstoßender Hässlichkeit. Obwohl Regan Hamley ein Haube trug, war ihr Gesicht zum größten Teil frei. Es war mit großen Geschwüren übersät, an denen sie fortwährend herumfingerte. Neben ihr stand ein gewichtiger Herr von ungefähr 40 Jahren, Lord Percy. Der Sohn lehnte an einer der gewaltigen Säulen, die das Kirchenschiff trugen. Ein starker junger Mann mit hellblondem Haar, eng stehenden Augen und hochmütigem Blick. An bedeutenden Feiertagen wie diesem wurde die Messe oft vom Bischof persönlich gehalten. Die meisten von euch werden wissen, dass unser geliebter Prior von uns gegangen ist. Heute hielt sie der Stellvertreter des Bischofs, Erzdiakon Warren. Der Bischof und die Mönche von Kingsbridge haben Bruder Philipp von Gwynedd, der uns in die Kirche führte, zu seinem Nachfolger gewählt. Ich habe leider noch eine weitere traurige Nachricht bekannt zu geben. Ich erhielt soeben eine Botschaft. Das stimmt nicht. Wir waren doch den ganzen Morgen zusammen. Die Botschaft wird uns alle in tiefe Trauer stürzen. Liebe Gemeinde, der Bischof von Kingsbridge ist tot. Die Mönche verließen in geschlossener Prozession die Kirche, die erfüllt war vom aufgeregten Stimmengewirr der Gläubigen. Denn viele von ihnen waren dem alten Bischof auch materiell verbunden, als Pächter oder als Beschäftigter auf seinen Gütern. Hoffentlich lenkt das die Leute von dieser verfluchten Verlobungsgeschichte ab. Als William seinen Eltern auf dem Weg durch das Kirchenschiff folgte, näherte sich ihnen zu seiner Überraschung der Erzdiakon. Sir Hamley, Lady Hamley, eine Schande, diese Sache mit der Ehe, nicht wahr? Ich bin nicht nachtragend. Mir ist da etwas zu Ohren gekommen, was euch vielleicht interessieren wird. Wie es scheint, ist Graf Bartholomäus nicht bereit, von seinem Treueeid auf den verstorbenen König Abstand zu nehmen. Bartholomäus war schon immer halsstarrig und ein Heuchler obendrein. Bartholomäus und Graf Robert von Gloucester akzeptieren Stefan nicht als Thronfolger. Und Stefan ist, wie euch bekannt sein dürfte, die Wahl der Kirche und der Grafen. Na und? Was können die schon dagegen tun? Hör jetzt endlich zu. Danke. Wie ich höre, planen die beiden einen Aufstand gegen Stefan. Sie wollen an seiner Statt Mathilde auf dem Thron. Ich verstehe nicht ganz, was... Robert von Gloucester ist Mathildes Halbbruder. Das gibt durchaus einen Sinn. Jeder, der Graf Bartholomäus erledigt und damit die Rebellion im Keim erstickt, kann sich der ewigen Dankbarkeit König Stephans und der heiligen Mutterkirche gewiss sein. Wirklich? Ich verstehe. Bartholomäus wird noch heute zurückerwartet. Ich dachte mir, dass vor allen anderen euch diese Nachricht interessieren müsste. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wandte sich Wollerin einem anderen Gesprächspartner zu. War das alles, was er uns zu sagen hat? Seine Eltern setzten ihren Weg fort, ohne auf Williams Frage zu reagieren, und er folgte ihnen durch das mächtige Bogenportal ins Freie. Welch eine glückliche Schicksalsfügung! Ausgerechnet der Mann, der unsere Familie aufs Schlimmste beleidigt hat, wird des Hochverrats überführt. Ja, ja. Wir können ihn mit gezücktem Schwert festnehmen und ihn am nächsten Baum aufknüpfen. Jawohl. Endlich können wir uns rächen. Und statt einer Bestrafung wartet eine königliche Belohnung auf uns. Ihr Narren! Ihr verdammten Narren! Ihr blinden, hirnlosen Idioten! Ihr wollt Bartholomäus also am nächstbesten Baum aufknüpfen, ja? Soll ich euch sagen, was dann als nächstes geschieht? Robert von Gloucester wird abstreiten, dass es jemals eine Verschwörung gegeben hat. Er wird König Stefan in die Arme schließen und ihm ewige Treue schwören. Und das wär's auch schon, abgesehen davon, dass man euch zwei als Mörder hängen würde. Du hast recht. Dann fesseln wir Bartholomäus eben wie ein schlachtreifes Schwein. Schleppen ihn lebendigen Leibes zum König nach Winchester, tragen dort unsere Anklage vor und kassieren die Belohnung gleich an Ort und Stelle. Du kannst doch wirklich nicht bis drei zählen. Warum lässt sich Walloran diese fette Beute entgehen, wo er doch mit Leib und Seele danach giert, Bischof von Kingsbridge zu werden? Priester sollen sich doch von Amts wegen nicht an blutigen Auseinandersetzungen beteiligen. Unsinn! Ich sag euch warum. Walloran ist sich seiner Sache nicht sicher. Er weiß nicht genau, ob Bartholomäus wirklich ein Verräter ist. Auf jeden Fall ist er nicht bereit, sich selbst die Hände schmutzig zu machen. Wir brauchen handfeste Beweise für den Verrat, sodass Bartholomäus alles Leugnen nicht mehr hilft. Aber... wie sollen wir das anstellen? Wie kommen wir an die Beweise? Ich könnte Aljena noch einmal besuchen. Aha. Und mich dabei ein bisschen in Earls Castle umschauen. Alles unter dem Vorwand, Aljena zu bitten, sich ihren Entschluss noch einmal zu überlegen. Vielleicht will sie ja bloß ein bisschen mehr umworben werden. Er verzog das Gesicht in der Hoffnung, ein Lächeln hervorzubringen. Die Eltern sollten nicht merken, dass er es bitter ernst meinte. Eine geradezu perfekte Ausrede. Herr im Himmel, vielleicht hat der Junge ja doch eine Spur von der Intelligenz seiner Mutter geerbt. Als William sich am Tag nach dem Dreikönigsfest auf den Weg nach Earl's Castle machte, war er zum ersten Mal seit vielen Monaten guten Mutes. Es war ein klarer, kalter Morgen und unter den Hufen seines Schlachtrosses knirschte das gefrorene Gras. Walter, sein Bediensteter, begleitete ihn. William war 12 Jahre alt gewesen, als Walter sein Waffenlehrer wurde. Reiten, Jagen, Fechten und Ringen hat er von ihm gelernt. Inzwischen war Walter Pferdeknecht, Gefährte und Leibwächter in einem. Er war so groß wie William, jedoch viel breiter gebaut als er. Ein wahrer Kleiderschrank. Und Williams bester Freund. Sie erreichten Earl's Castle. Zum ersten Mal sah William den Ort aus der Perspektive des Angreifers. Halt! Was ist euer Begehr? Ich möchte mit Lady Aljena sprechen. Ihr könnt passieren. Wahrscheinlich findet ihr die junge Dame im großen Saal. Der große Saal war voller Menschen, doch der Graf war nirgendwo zu sehen. Der Aufgang zum Schlafgemach befand sich ganz links an der gegenüberliegenden Wand. Auf den unteren Stufen und drumherum saßen 15 bis 20 Ritter und Bewaffnete und unterhielten sich in gedämpftem Ton. Das war recht ungewöhnlich, denn Ritter und Bewaffnete waren nicht vom gleichen Stand. Die Ritter waren Grundbesitzer, die ihren Lebensunterhalt aus Pachteinnahmen bestritten, während Bewaffnete täglich für ihren Dienst entlohnt wurden. Nur wenn Kriegsgeruch in der Luft lag, entstand so etwas wie Kameradschaft zwischen den beiden Gruppen. Einer der Männer war William persönlich bekannt. Gilbert Catface, ein übellauniger alter Haudegen. Dann entdeckte Aljena auf einmal ihren unerwarteten Besuch. Wie kommst du denn hierher? Ich bin gekommen, weil ich dich sehen wollte. Warum? Ich möchte mit dir reden. Worüber? Über uns beide. Bist du gekommen, um noch einmal über die Heirat zu sprechen? Du kennst mich doch gar nicht. Du hast mich von Anfang an falsch eingeschätzt. Ich weiß nicht, was dich damals so gegen mich aufgebracht hat. Doch was immer es war, dein Urteil war voreilig. William wurde plötzlich abgelenkt. Ich weiß, dass auch ich mehr auf Dinge wie Familie ein Ritter und ein Bewaffneter stiegen die Treppe vom Gemach des Grafen herunter und verließen den Saal. Sie hasste meinen Vater. Einen Augenblick später erschien der Privatsekretär des Grafen auf der Treppe. Auf seinen Wink hin standen zwei Ritter auf und erklommen die Treppe. Diese Botschaften sind Befehle. Stellungsbefehle an seine Freunde und Mitstreiter. Er bereitet sich auf die bevorstehende Rebellion vor. Und die Boten sind lebendige Beweise. Hörst du mir überhaupt zu? den du nicht magst. Magst du mich etwa nicht? Du hast mir überhaupt nicht zugehört. Du bist dermaßen von dir selbst eingenommen, dass du für die Gefühle anderer Menschen nicht das geringste Verständnis aufbringst. So laut. Du willst also wissen, warum ich dich nicht mag? Gut, ich sag's dir. Ich mag dich nicht, weil du selbstsüchtig, langweilig und entsetzlich dumm bist. Lass es jetzt gut sein. Ich kann dich nicht ausstehen. Ich hasse dich. Ich verachte dich. Ich verabscheue dich. Und deshalb werde ich dich nicht heiraten. Nie und nimmer. Wohin krümmte sich innerlich? Krampfhaft darum bemüht, sich seine wahren Gefühle nicht anmerken zu lassen, flüchtete er aus dem Saal. Earls Castle lag ungefähr eine Meile hinter ihnen. Williams Kummer hatte sich in stille Raserei verwandelt. Walter folgte ihm schweigend. Nach einer Weile verengte sich die Straße zu einem schmalen Weg. Walter? Ja, Herr? Ich habe einen Plan, der, falls er aufgeht, in doppelter Hinsicht nützlich ist. Denn er schafft mir nicht nur Genugtuung, sondern auch die gesuchten Beweise für die Verschwörung. Die Aussicht darauf war Balsam für seine Wunden und erfüllte ihn mit wölfischer Vorfreude. Ich nehme an, du weißt, wie man ein durchgehendes Pferd zu Fall bringt. Wie? Ja. Man braucht dazu einen kräftigen, derben Pfahl. Gut. Such dir jetzt einen geeigneten kleinen Baum und schneid ihn dir zurecht. Dann hast du, was du brauchst. William führte ihre beiden Pferde tief in den Wald hinein. Dann zog er verschiedene Riemen und Schnüre aus Sattel und Zaumzeug, genug, um einen Mann an Händen und Füßen zu fesseln. Und noch ein bisschen mehr. Achtung, Herr, ich glaube, dann hat er einen Reiter. William hatte dafür zu sorgen, dass das Pferd durchging. Nur wenn es galoppierte und nicht mehr zu bremsen war, würde Walter es zu Fall bringen können. Er richtete sich auf, zog sein Messer, presste den Rücken an die Rinde des Baumes und lauschte. Jetzt konnte er auch den Reiter erkennen. Es war der alte, zähe Kempe Gilbert Catface. William schleuderte sein Messer. Das Pferd schien zusammenzufahren wie ein erschrockener Mensch. Ehe Gilbert etwas dagegen unternehmen konnte, verfiel es in einen panikartigen Galopp und jagte in höchster Geschwindigkeit auf Walters Hinterhalt zu. Jetzt, Walter, jetzt! Die Vorderläufe des Pferdes knickten ein, als wäre urplötzlich alle Kraft aus ihnen entwichen. Gilbert flog durch die Luft, überschlug sich und war schon wieder auf den Knien. Doch da schoss auch schon Walter aus dem Unterholz hervor, sprang Gilbert von hinten an und warf ihn um. William zog ihm dann zweimal den Knüppel über seinen Schädel. Danach rührte sich der Ritter nicht mehr. William fesselte Gilbert die Hände auf dem Rücken, zog ihm danach seine Stiefel aus und band ihm schließlich die nackten Knöchel mit einem starken Lederriemen zusammen. Dann sah er sich nach einem Baum um. Seine Wahl fiel auf eine Ulme mit einem kräftigen Seitenast in 8 oder 9 Fuß Höhe. Was habt ihr mit ihm vor, Herr? Das wirst du gleich sehen. William zog ein Seil unter seinen Achseln durch, band es auf dem Rücken zusammen und warf das freie Ende über den Ast und zog es dann fest. Walter ließ los und Gilbert baumelte am Seil. Die Fußspitzen etwa schritthoch über dem Boden. Geh jetzt und sammle Brennholz. Ja, Herr. Sie schichteten die Reiser unter Gilbert zu einem Stoß auf und kurz darauf züngelten die ersten Flammen hoch. Gilbert erwachte aus seinem Dämmerzustand. Bitte, bitte lasst mich wieder runter. Es tut mir leid, dass ich euch ausgelacht habe. Bitte habt Gnade mit mir. Als die Hitze Gilberts nackte Zehen erreichte, winkelte er die Knie an. Sein Gesicht war schweißüberströmt. In der Luft hing ein leichter Geruch nach angesenktem Stoff. Denn die Hitze erfasste auch die Kleider. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit dem Verhör zu beginnen. Ja. Warum warst du heute auf der Burg? Um dem Grafen meine Aufwartung zu machen. Was ist daran so schlimm? Und warum hast du dem Grafen deine Aufwartung gemacht? Der Graf ist gerade aus der Normandie zurückgekehrt. Was hat er dir von König Stefan und Kaiserin Mathilde erzählt? Nichts! Ich versichere es euch! Gilbert konnte die Knie nicht länger anziehen. Und die Füße sackten zurück in die immer höher schlagenden Flammen. Sein Körper zog sich krampfhaft zusammen. Die Füße entkamen dadurch für Augenblicke du jetzt dem Feuer. Was spielt denn das für eine Rolle? Wo willst du hin? Nach Hause! Ich weiß, wo du zu Hause bist. In einem Dorf im Norden. Wir haben dich aber auf dem Weg nach Süden abgefangen. Was wollt ihr von mir? Die Wahrheit, das ist alles. Ich merke es sofort, wenn du lügst. Wo willst du hin? Gilbert verließen die Kräfte. Die Flammen loderten inzwischen schon so hoch, dass sie auch seine Knie versenkten. Die Haut an Gilberts Beinen und Füßen wurde braun und platzte auf. Die Härchen auf den Schienbeinen verfärbten sich schwarz. Erste Fetttröpfchen lösten sich und fielen zischend ins Feuer. Gilberts Qualen faszinierten William. Wo willst du hin? Nach Sherborne. Warum? Holt mich hier raus, um Jesu Christi willen. Und ich erzähle euch alles. Zieh seine Füße aus dem Feuer. Ja, Herr. Also? Graf Bartholomäus hat 50 Ritter in Sherborne und Umgebung. Ich soll sie sammeln und nach Earls Castle bringen. Und was beabsichtigt der Graf mit diesen Rittern zu tun? Sie wollen gegen König Stefan ins Feld ziehen. Für die Kaiserin Mathilde. Wenn ich dir die Frage in Gegenwart meines Vaters noch einmal stelle, wirst du dieselbe Antwort geben. Ja doch. Und wenn dir mein Vater die Frage in Gegenwart des Königs noch einmal stellt, wirst du dann immer noch die Wahrheit sagen. Ja. Schwör es. Na, schwör. Beim Heiligen Kreuz. Ich schwöre beim Heiligen Kreuz, dass ich die Wahrheit sagen werde. Amen. Sie banden Gilbert auf den Sattel seines Pferdes und legten dem Tier einen Leitzügel an. Dann ritten sie im Schritt weiter. Der Ritter vermochte sich kaum aufrecht zu halten. William packte ihn nicht allzu hart an. Er wollte nicht, dass Gilbert starb, denn ein guter Gilbert war zu nichts mehr nütze. In Williams überschwängliches Triumphgefühl mischte sich ein Wermutstropfen. Noch nie in seinem Leben hatte er einen Menschen getötet. Walter? Ja, Herr. Einen Menschen foltern und ihn dann nicht zu töten. Das ist dasselbe, wie einem Mädchen die Kleider vom Leibe zu reißen und es dann doch nicht vergewaltigen können. Je mehr er darüber nachdachte, desto stärker verlangte ihn nach einer Frau. Sie waren noch nicht weit geritten, als eine Gruppe von 5 Menschen in Sichtweite kam. Darunter eine dunkelhaarige Frau von ungefähr 25 Jahren. Je näher sie kamen, desto neugieriger wurde William. Die Frau war in der Tat recht hübsch, mit ihrem dunkelbraunen Haar, das auf der Stirn wie eine Teufelsmütze entsprang. Bleib hier! Und sieh zu, dass die Leute den Ritter nicht sehen, solange ich mit ihnen rede. Ja, Herr. Bei den Reisenden handelte es sich offenbar um eine Familie. Ein hochgewachsener Mann, ein ausgewachsener, aber noch bartloser Jüngling und 2 halbwüchsige Belger gehörten dazu. Der Mann kam William irgendwie bekannt vor. Kenne ich dich? Ich kenne euch. Ah, ja. Du hast mein Haus gebaut. Ihr müsst uns doch bezahlen. Wenn du mich sofort mein Pferd loslässt, schlage ich dir den Kopf ab. Zuerst bezahlt uns, dann könnt ihr mich töten. Früher oder später sterbt ihr ohnehin. Und dann werde ich im Himmel sein und ihr in der Hölle. Und als ich dich entließ, verlangtest du Geld und hast mir fast gedroht. Jetzt bist du nicht mehr so keck. Wie? Habt ihr Hunger? Ja, wir haben Hunger. Eine schöne Frau habt ihr da, aber verheiratet seid ihr beide nicht. Wie? Baumeister, ich kann mich noch an deine Frau erinnern. Das war eine hässliche Kuh. Meine Frau ist tot. Und die hier hast du noch nicht vor den Altar geschleppt, nicht wahr? Bettelarm wie du bist, fehlt dir sogar das Geld, um den Priester zu bezahlen. Soll ich dir Geld geben, damit du etwas zu essen kaufen kannst? Was meinst du? Ich würde es dankbar entgegennehmen. Aber du bekommst es nicht geschenkt. Ich kauf dir das Weib ab. Ich bin unverkäuflich, mein Junge. Wart's ab, bis wir alleine sind. Dann werde ich dir schon zeigen, ob ich ein Mann oder ein Junge bin. Ich gebe dir 1 Pfund Silber für sie. Sie ist unverkäuflich. Entweder du nimmst jetzt das Geld, du Idiot, oder ich hau dir mein Schwert zwischen die Rippen und rammle das Weib gleich hier vor den Augen der Kinder. In diesem Augenblick schob Ellen ihren Umhang hoch und legte ihre Hand an den Griff eines Dolches von beachtlicher Länge, der in ihrem Gürtel steckte. Herr, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Da standen sie vor ihm, diese 5 zerlumpten Hungerleider, und waren allesamt dazu bereit, den Kampf gegen 2 wohlgenährte, mit Schwertern bewaffnete Reiter aufzunehmen. William konnte diese Leute einfach nicht verstehen. Gut, wenn ihr wollt, dann verhungert eben! Tom, Ellen und die Kinder erreichten den Waldrand, Und kurz darauf erhob sich vor ihnen die Burg des Grafen von Schairing. Der Weg zur Burg führte durch kahle Felder. Tom musterte die Anlage mit geschultem Blick. Viel Mauerwerk aus Stein. Keine von diesen Burgen, die nur aus Lehm und Holz bestehen. Hier gibt es viel zu tun. Halt! Was ist euer Begehr? Bin Steinmetz. Hoff auf eine Anstellung im Steinbruch des Grafen. Da wendet ihr euch am besten an den Haushofmeister. Er heißt Matthew. Wahrscheinlich findet ihr ihn im großen Saal. Sie begaben sich ohne Umschweife zum Wohnturm und stiegen die Holztreppe empor, die zum großen Saal führt. Seid ihr der Haushofmeister Matthew? Ja, der bin ich. Ich heiße Tom Bilder, bin Steinmetz und Baumeister. Ich bin ein tüchtiger Handwerker. Meine Kinder hungern. Ich hörte, besitzt ihr einen Steinbruch? In der Tat, den besitzen wir. Aber ich glaube nicht, dass wir gegenwärtig weitere Steinbrecher benötigen. Nein, brauchen wir nicht. Ihr habt den Grafen vernommen. Wir können euch nicht anstellen. Ich könnte hier auf der Burg verschiedene Reparaturen durchführen. Ich würde euch ja gerne nehmen, aber wir können euch nicht gebrauchen. Ich hoffe nur, dass ihr euch in naher Zukunft nicht schlagen müsst. Was soll das? Warum sagt ihr das? Weil sich eure Verteidigungsanlagen in sehr schlechtem Zustand befinden. Inwiefern? Drückt euch gefälligst etwas deutlicher aus, Mann. Aus den Mauern des Torhauses bröckelt vielerorts der Mörtel heraus. Das sind prächtige Ansatzstellen für die Brechstange. Außerdem sind die Zinnen und Brüstungen der Türme beschädigt. An manchen Stellen gibt es kaum noch welche. Im Falle eines Angriffs sind eure Ritter und Bogenschützen also ohne... Ich weiß, wozu man Brüstungen braucht. Graf Bartholomäus starrte Tom an. Er hatte die blassblauen Augen zusammengekniffen und runzelte die weiße Stirn. Stell den Mann ein. So etwas hatte Jack noch nie gesehen. Schließlich war er ja im Wald aufgewachsen. Burgen und das gesellige Leben dort kannte er nur aus Erzählungen. Es war wunderbar. So riesengroß, mit so vielen Gebäuden und vielen, vielen Menschen, die alle einer bestimmten Beschäftigung nachgingen. Die einen beschlugen Pferde, die anderen holten am Brunnen Wasser. Wieder andere fütterten Hühner oder backten Brot. Und immer wieder kamen Leute, die etwas trugen oder schleppten. Stroh für die Lager, Feuerholz, Mehlsäcke, Stoffballen, Schwerter und Sättel. Am Spätnachmittag, als es für die Arbeit langsam zu dunkel wurde, strebten die fleißigen Menschen alle zum großen Saal des Wohnturms. Binsenlichter wurden entzündet und das Feuer neu entfacht. Selbst die Hunde flohen jetzt vor der Kälte und kamen herein. Männer und Frauen holten Bretter und Böcke, die auf einer Seite des Saals aufgestapelt waren, und errichteten damit einen großen, T-förmigen Tisch. Runter jetzt mit dem Tisch! Vorsichtig! Dann stellten sie Stühle an den Schmal und Bänke an den Längsseiten auf. Jack beneidete sie um ihre Kameradschaft und fragte sich, ob er auch eines Tages daran würde teilhaben dürfen. Nach einer Weile ließen sich alle Leute auf den Bänken nieder. Ein Diener verteilte große Holzschüsseln und Holzlöffel, dann ging er noch einmal von einem zum anderen und warf je eine dicke Scheibe altbackenes Brot in die Schüssel. Ein anderer Diener verteilte hölzerne Becher und schenkte aus großen Krügen Bier ein. Graf Bartholomäus schritt die Treppen, die zu seinem Schlafgemach führten, herab. Ihm folgten Haushofmeister Matthew, drei oder vier andere gut gekleidete Herren, ein Junge und das schönste menschliche Wesen, das Jack in seinem Leben je gesehen hatte. Martha, wie ist das? Das muss die Tochter des Grafen sein. Wie heißt sie? Weiß ich nicht. Wo seid ihr denn her? Sie heißt Aljena. Sie ist wunderschön. Aljena nahm an der Seite des Grafen Platz und dann hob der Graf seinen Becher. Auf das Wohl meiner Tochter! Auf dieses Zeichen hatten alle gewartet. Sie hoben die Becher und tranken. Da Das Abendessen wurde in gewaltigen, dampfenden Kesseln hereingetragen. Es gab einen würzigen Eintopf mit gesalzenem Fisch. Jack füllte seine Schüssel und aß mit großem Appetit. Schnell war er bei der Brotscheibe angelangt, die inzwischen mit öliger Suppe getränkt war. Alfred war schon längst fertig mit seiner Portion und machte sich über die Reste von Marthas Teller her. Tom und Ellen saßen noch über ihre Schüsseln gebeugt. Tom dachte an all ihr Unglück zurück. Den Hunger, die Kälte, an seine tote Frau Agnes und an den neugeborenen Jungen, den sie zurücklassen mussten. Es ist ein Junge, ein Prachtkerl. Du bist ein guter Mann. Ich habe es nie bereut, dass ich deine Frau geworden bin. Mir geht es genauso. Ich hoffe, du wirst eines Tages deine Kathedrale bauen. Wie es wohl meinem kleinen Jungen im Kloster ergeht. Die Mönche haben ihn Jonathan genannt. Geschenk Gottes. Das gefällt mir. Inzwischen hat er sich bestimmt verändert. Eine Woche ist im Leben eines Neugeborenen eine lange Zeit. Hoffentlich behandeln sie ihn gut. Der Mönch mit dem Käse hat einen guten Eindruck auf mich gemacht. Wenn alle so sind wie er. Nach dem Abendessen verbrachten die Kinder und ein paar Erwachsene den Abend beim Schach- und Damespiel. Während geschäftigere Naturen die freie Zeit vor dem Schlafengehen zur Herstellung von allerlei Gebrauchsgegenständen nutzten. Die Binsenlichter brannten schließlich herunter. Der Graf zog sich zurück. Und wenig später wickelten sich auch die letzten der 60 oder 70 Personen im Saal in ihre Mäntel und Umhänge und legten sich auf dem strohbedeckten Boden zur Ruhe. Wie glücklich hatte sich doch das Schicksal für Tom und Ellen gewendet. Als sie sich niederlegten, umarmten sie einander, um sich gegenseitig zu wärmen. Es dauerte nicht lang und sie fingen an, sich zu streicheln und zu küssen. Anfangs sollte Tom gleich zu ihr kommen. Ellen ließ ihn jedoch sanft zurück. Sie wollte mehr küssen und ein viel längeres Vorspiel. Tom ging auf ihre Wünsche ein. Kühn erforschte er ihren Körper und liebkoste sie an Stellen, an denen er Agnes nie berührt hatte. Er war gleichermaßen verwirrt, wie entflammt. Danach versanken sie in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Die Liebe hatte allen Kummer und alle Ängste der Vergangenheit hinweggespült. Die Kinder Jack, Alfred und Martha erwachten schon früh am Morgen. Ein Diener, der ebenfalls in aller Frühe auf den Beinen war, trug ihnen auf, das Feuerholz für den beginnenden Tag heraufzuholen. Dabei begegneten sie all jener. Wer seid ihr? Mein Vater ist Steinmetz und wird die Burg ausbessern. Ich bin Alfred. Meine Schwester heißt Martha. Der da heißt Jack. Wie alt bist du, Alfred? 14. Und wie alt bist du? 16. Habt ihr Hunger? Ja. Dann kommt mal mit. Aber es gibt doch erst Frühstück, wenn die Messe gelesen ist. Wann es hier was gibt, bestimme ich. Sie führte die Kinder über die Zugbrücke in den unteren Ring und ließ sie vor der Küche warten. Ist sie nicht hübsch? Oh ja, und sie duftet nach Blumen. Kurz darauf kehrte Aljena mit einem Brot und einem Krug Bier zurück. Sie brach einige große Brocken ab und verteilte sie. Dann ließ sie den Bierkrug kreisen. Wo ist denn deine Mutter? Meine Mutter ist tot. Bist du nicht traurig darüber? Ich war traurig, aber es ist schon so lange her, dass ich mein jüngerer Bruder Richard gar nicht an ihren Tod erinnern kann. Meine Mutter ist auch tot. Was ist das dann für eine Frau bei euch? Das ist meine Mutter. So? Und wo ist dein Vater? Ich habe keinen Vater. Ist er auch tot? Nein, ich habe niemals einen Vater gehabt. Was ist daran so komisch, dass ich nie einen Vater gehabt habe? Und woher kommst du dann, wenn du nie einen Vater hattest? Ja, aus meiner Mutter. Alles, was jung ist, kommt aus den Müttern. Was haben denn Väter damit zu tun? Jacks Wangen brannten vor Scham. Keine Ahnung. Wir haben ihn im Wald. Es war so schön gewesen, mit Aljena sprechen zu können. Und nun hielt sie ihn für den größten Narren, einen dummen Jan aus dem Wald. Jack rannte fort. Er erreichte den Wall, der die Burganlage umgab, und kletterte mühsam die steile Böschung hinauf. Oben angelangt, setzte er sich auf die kalte Erde. und ließ seinen Blick über die Umgebung schweifen. Prinzessinnen sind herzlos. Die Burg war von ebenen, kahlen Feldern umgeben, die am Horizont von Wäldern begrenzt wurden. Zwei frühe Besucher kamen über das flache Vorfeld auf die Burg zu. Der Himmel war mit tief hängenden grauen Wolken bedeckt. Vielleicht gibt es bald Schnee. Reiter diesmal rückten in sein Blickfeld. Sie waren so schnell, dass sie die ersten beiden noch vor dem Eingang überholten. Sie saßen ab und überquerten die Holzbrücke vor dem Torhaus zu Fuß. Halt, was ist euer Begehr? Da außer den Wachposten alle Burgbewohner bei der Frühmesse waren, mussten sich die Besucher gedulden, bis sie ihre Anliegen vorbringen konnten. Hier hast du dich versteckt. Ach, du bist es. Was hast du denn? Habe ich einen Vater? Ja, jeder Mensch hat einen Vater. Was ist mit ihm geschehen? Er ist gestorben. Wann? Als ich klein war? Du warst noch nicht geboren. Wie hat mein Vater denn geheißen? Jack, wie du. Die Leute nannten ihn Jack Scarborough. So kann ich mich Jack Jackson nennen, wenn ich einmal einem anderen Jack begegne, oder? Ja, das kannst du. Komm, es ist kalt hier draußen. Lass uns zurückgehen. Wir können uns vor dem Frühstück noch ein wenig am Feuer wärmen. Sie standen auf und rannten die Wallböschung hinunter. Von den vier Besuchern war nirgendwo etwas zu sehen. Hallo, Lord William. Wieder auf Freiersfüßen? Vielleicht waren sie in die Kapelle gegangen, wo nun alle Burgbewohner der Frühmesse beiwohnten. Jack und seine Mutter erreichten das Torhaus der inneren Burg. Nirgendwo war ein Wachposten zu sehen. Ellen blieb stehen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt. Jack, komm mal her. Sie betraten die Wache im Erdgeschoss des Torhauses. Der Wachposten lag flach auf dem Rücken. Die ausgestreckten Arme waren schlaff. Seine Kehle war durchgeschnitten. Und auf dem Erdboden neben seinem Hals hatte sich eine frische Blutlache gebildet. Der Mann war zweifellos tot. Gegen Mitternacht waren die Hamleys in Begleitung von fast 100 Rittern und berittenen Bewaffneten aufgebrochen. Mit Donnergetöse rumpelte die Streitmacht durch die Dörfer. Noch in der Nacht erreichte die Streitmacht die Wälder vor der Burg des Grafen Bartholomäus. Als endlich der Tag heraufdämmerte, machte sich eine Vorhut von vier Mann unter der Führung von William auf. William und Walter erreichten auf ihren Pferden die Burg als Erste. William rammte seinen Dolch dem Posten in die Kehle. Walter rannte indes die Wendeltreppe des Torhauses hinauf und kappte die Trosse, mit deren Hilfe die Zugbrücke hochgezogen werden konnte. Dann erreichten auch die beiden anderen aus Williams Vorhut das Torhaus. Sie zogen jeder einen Hammer und einen Meißel hervor und begannen, den Mörtel zu entfernen, der die gewaltigen eisernen Türangeln der Burgtore hielt. William rannte nun zum Stall, zog einen Feuerstein aus der Tasche und schlug Funken, die das Stroh in Brand setzten. Als er wieder ins Freie trat, traf es ihn wie ein Schlag. Nicht alle Burgbewohner waren bei der Frühmesse. Vor seinen Augen verließen gerade eine Frau und ein Kind die Wachstube. William erkannte sie sofort. Ich bin unverkäuflich, mein Junge. Es war das Weib des Baumeisters, das er tags zuvor für ein Pfund Silber hatte kaufen wollen. Jetzt musste er sie töten. Los, lauf, Jack! Lauf! Halt! Ich kann nicht so schnell! Das Weib des Baumeisters packte das Kind bei der Hand, drehte sich um und rannte auf den Wohnturm zu. Keuchend blieb William am Fuß der Treppe stehen und sah sich um. Er musste sich verstecken und hoffen, dass die Streitmacht rechtzeitig eintreffen würde. Die Messe war in vollem Gange, als Tom merkte, dass mit den Pferden etwas nicht stimmte. Es riecht nach Rauch. Tom, der die anderen um Haupteslänge überragte, stellte sich auf die Zehenspitzen und sah zum Fenster der Kapelle hinaus. Der Stall brannte lichterloh. Feuer! Feuer! Alter! Pass auf, mach raus! Ihr zwei wartet hier. Wo stecken nur Ellen und Jack? Alle waren jetzt mit Löscharbeiten beschäftigt. Selbst die Posten hatten ihre Wachtürme verlassen und halfen zu retten, was zu retten war. Tom rannte den steilen Wall hinauf auf der Suche nach Ellen und Jack. Doch stattdessen entdeckte er etwas ganz anderes. Über die braunen Felder vor der Burg stürmte eine Streitmacht von vielleicht 80 oder 100 hochgerüsteten Reitern heran. Die Ketten hängten und die gezückten Schwerter schimmerten in der Morgensonne. Das ist ein Angriff! Was? Wir werden angegriffen! Angegriffen? Von wem? So hört mir doch zu! Aber Reiter stürmen auf die Burg zu! Peter! Ralf! Das ist ein Überfall! Das Feuer ist nur ein Ablenkungsmanöver! Sagt den Männern, sie sollen ihre Schwerter ergreifen! Beeilt euch um Gottes Willen! Ihr, Frau Meister, sammelt das Gesinde und die Kinder und schickt sie über die Brücke in den oberen Burghof. Tom rannte als erstes zur Kapelle. Alfred und Martha warteten noch immer dort. Sie hatten Angst. Zum Wohlturm, schnell! Heißt alle Frauen und Kinder, die ihr seht, euch folgen! Auf Befehl des Grafen! Die Kinder stürmten davon. Tom rannte zum Stall, wo die Leute einerweise Wasser in die Flammen gossen. Kümmert euch nicht mehr um das Feuer! Die Bucht wird angegriffen! Bringt eure Kinder in den Wohlturm! Überall war Rauch, die Augen tränten ihm und er konnte nicht mehr richtig sehen. Auf einmal tauchte Graf Bartholomäus mit tränenden Augen und blutverschmiertem Schwert neben Tom aus dem Rauch auf. Sicherheit. In diesem Augenblick gelang den Angreifern der Durchbruch. Die Verteidiger wichen zurück. Tom rannte die Treppe zum Wohnturm hinauf. Auf halber Höhe drehte er sich um. Die Verteidiger wurden von den Angreifern praktisch überrannt. Mit großen Schritten nahm er die letzten Stufen und rannte vor zum großen Saal. Nur um dort feststellen zu müssen, dass man ihnen auch hier zuvorgekommen war. Die Vorhut der Feinde hatte den Wohnturm besetzt und alle Menschen, die hier Zuflucht gesucht hatten, als Geiseln genommen. Entsetzt erkannte Tom ihren Anführer. William Hamley. Die Übermacht der Feinde erstickte bald alle Gegenwehr. Halt! Bartholomäus von Shirey, ergebt ihr euch? Percy Hamley? Werdet ihr meine Familie und meine Dienerschaft unbehelligt lassen? Ja. Schwört es. Ja, wenn ihr euch ergebt. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuz. Ich ergebe mich. Wir haben gesiegt! Bartholomäus streckte Percy mit einer Geste der Unterwerfung den Knauf voraus, sein Schwert entgegen. Percy nahm es an sich. William genoss die Szene. Zu sehen, wie sich der Feind vor seinem Vater erniedrigte, war ihm eine Augenweide. Die Ritter, die Percy Hamley und Graf Bartholomäus umstanden, bildeten eine Gasse. Williams Mutter trat ein. Sie wirkte sehr klein unter so vielen kräftigen Kämpfern. Doch als sie den Schal abnahm, fuhren alle, die sie zum ersten Mal sahen, erschrocken zurück. Ihr entstelltes Gesicht entsetzte jedermann. Ein großer Triumph. Mutter, ich habe... William hat dafür gesorgt, dass wir anstandslos reinkamen. So hat er? Jawohl. Der Junge war hervorragend. Nun, vielleicht hast du recht. Danke, Mutter. Der Graf verneige sich vor mir. Nein. Bringt mir die Tochter. Nein! Schneide ihr die Ohren ab. Nein, Mutter. Ihr habt versprochen, uns nichts anzutun. Ihr habt es geschworen. Mutter, soll ich jetzt... Nie nieder, Bartholomäus. Schaut ihn euch an und merkt euch, wie es einem Mann ergeht, der die Hamleys beleidigt. William, bring ihn in sein Schlafgemach und pass gut auf ihn auf. Nimm das Mädchen gleich mit. Jack starrte ihr nach, wie sie mit hoch erhobenem Kopf die Treppe emporstieg. Es war, als sei unvermittelt eine Lampe ausgegangen. Wer von euch ist der Koch? Der, da hinten. Du bereitest jetzt das Frühstück. Geh in die Küche und nimm deine Helfer mit. Ihr anderen verlasst auf der Stelle die Burg. Und wenn euch euer Leben lieb ist, dann rührt ihr nichts an, was euch nicht gehört. Unsere Schwerter triefen von Blut. Da kommt es auf ein bisschen mehr oder weniger auch nicht an. Verschwindet! Einer nach dem anderen trotteten sie zur Tür hinaus. Ellen nahm ihren Sohn, Tom seine Tochter bei der Hand. Alfred hielt sich dicht bei ihnen. Alle trugen sie ihre Winterumhänge. Außer ihren Essmessern besaßen sie jetzt nur noch das, was sie am Leib trugen. Wenigstens sind wir alle in Sicherheit. Ja, alle in Sicherheit. Und wieder bettelarm. Die Kathedrale von Kingsbridge bot alles andere als einen erfreulichen Anblick. Aus der Entfernung betrachtet wirkte sie leicht windschief. Beim Näherkommen erkannte Tom warum. Einer der beiden Zwillingstürme auf der Westseite war eingestürzt. Beim Anblick dieser Kathedrale halten Sie den Herrn wahrscheinlich für eine nachlässige, gleichgültige Gottheit. Ellen lächelte Tom an. Doch als sie sich abwandte und wieder die wuchtige, düstere Kathedrale vor Augen hatte, verfinsterte sich ihre Miene. Es war Tom nicht entgangen, dass sie sich in Gegenwart von Priestern und Mönchen nicht wohlfühlte. Hast du ein schlechtes Gewissen, weil wir ohne den Segen der Kirche zusammenleben? Was? Nein, Tom. Auf dem Klostergelände herrschte geschäftiges Kommen und Gehen. Es sah so aus, als sei 3 Monate vor der Zeit ein gründlicher Frühjahrsputz im Gange. Durch eine offenstehende Tür erspähte Tom einen hochgewachsenen Mann mit Stirnglatze und weißem Haarkranz, der aus einem großen Fass Salz in einen Topf löffelte. 60. Guten Tag, Bruder. Tag. Mein Name ist Tom. Ich bin Baumeister. Ich würde gerne den Nordwestturm eurer Kathedrale wieder aufbauen. Ich heiße Cuthbert Whitehead und bin der Kellermeister. Wenn's nach mir ginge, könntet ihr gleich anfangen. Wir werden jedoch zuvor Prior Philipp fragen müssen. Er muss jeden Augenblick hierher kommen. Ein Mönch mit einem Säugling auf dem Arm betrat das Lager. Tom spürte einen Kloß im Hals, als er das kleine Gesicht erkannte. Es war sein Sohn. Der kleine Kerl war rundum gesund. Tom wurden die Knie schwach. So froh und erleichtert war. Jonathan braucht mehr Milch. Am liebsten hätte Tom das Kind in die Arme geschlossen. Er gab sich alle Mühe, seine Gefühle zu verbergen. Darf ich das Kindchen mal halten? Hol an Johnny 8 Pence. Ein braves Kindermädchen ist er. Aber ihm fehlt die Wärme und Weichheit des Weibes. Warum nennt man euch Johnny 8 Pence? Weil er nur 8 Pence auf den Schilling bringt. Aber auf die Bedürfnisse eines so kleinen Wesens scheint er sich besser zu verstehen als wir, die wir mit allen Geistesgaben gesegnet sind. Das ist wohl alles Teil einer höheren göttlichen Fügung. Ellen hielt Tom das Kind mit ausgestreckten Armen entgegen. Sie hatte seine Gedanken gelesen. Tom? Ja. In tiefer Dankbarkeit sah er sie an und nahm das kleine Menschlein in seine großen Hände. Wo schläft er denn? Sein Kinderbettchen steht bei uns im Dormitorium. Dann weckt er euch doch jede Nacht auf. Um Mitternacht müssen wir ohnehin aufstehen. Zur Frühmesse. Oh, natürlich. Ich vergaß, dass die Nächte der Mönche so ruhelos sind wie die der Mütter. Cuthbert gab Johnny einen Milchkrug. Der junge Mönch nahm ihn entgegen und holte sich mit der freien Hand und geübtem Griff den Säugling zurück. Einen Augenblick später war Johnny mitsamt seinem Schützling verschwunden. Tom widerstand nur mit Mühe der Versuchung, hinterherzulaufen. Da trat ein weiterer Mönch zu ihnen. Das ist unser neuer Prior. Tom erkannte den Mann sofort. Es war Philipp, der Mönch, der ihnen unterwegs begegnet war. Auf einmal war ihm alles klar. Der neue Prior von Kingsbridge war zuvor Prior des kleinen Waldklosters gewesen und hatte Jonathan bei seiner Übersiedlung mitgenommen. Seid gegrüßt, Baumeister. Da war's wohl nichts mit Arbeit am bischöflichen Palast, wie? Nein, Vater. Der Erzdiakon wollte mir keine Arbeit geben. Der Bischof selbst war gar nicht da. Da habt ihr wohl recht. Der Bischof war bereits im Himmel. Wir wussten das damals freilich noch nicht. Ach so. In Earlscastle fand ich schließlich Anstellung, aber dann wurde die Burg angegriffen. Ach so. Der Graf hatte mich am Tag vorher mit dem Ausbau der Verteidigungsanlagen beauftragt, aber ich bekam nicht einmal einen Tageslohn. Wie bedauerlich. Übrigens, von wem wurde die Burg eigentlich angegriffen? Von Lord Percy Hamley. Aha. Ihr seid dabei, die Kathedrale zu renovieren. Ich würde euch wirklich sehr gerne anstellen. Das Problem ist nur, ich kann euch nicht bezahlen. Die Klosterkasse ist leer. Absolut leer. Ich kann euch ein Abendbrot anbieten und einen Schlafplatz. Auch Frühstück könnt ihr haben. Ich nehme diese Almosen, statt es mir zu erbetteln, täte ich es mir lieber verdienen. Wendet euch an Gott. Das nennt man beten, nicht betteln. Mit diesen Worten verließ sie Philipp. Tom sah ihm nach, bis er in der großen alten Kirche verschwand. Ich werde beten. Ich werde beten, dass ein Blitz vom Himmel fährt und die Kirche hier in Schutt und Asche legt. Seit 2 Tagen wusste Jack, was es bedeutete, die Zukunft fürchten zu müssen. Im Wald war ein Tag wie der andere. Hier draußen war alles anders. Da wusste man heute nicht, wo man morgen sein würde, was man tun soll und ob man etwas zu essen bekommt. Warum stellt der Prior Tom nicht an, obwohl es doch genug zu tun gibt? Solange die Kirche noch benutzbar ist, will er wohl Geld sparen. Wäre die ganze Kirche eingestürzt, so bliebe ihm gar nichts anderes übrig, als sie wieder aufzubauen. In der Abenddämmerung kam ein Küchenjunge und brachte den Gästen einen Kessel voll Eintopf und ein Laibbrot. Der Eintopf bestand aus Gemüse, Kräutern und Suppenknochen mit viel Fleisch. Und obenauf schillerten die Fettaugen. Das Brot war sogenanntes Pferdebrot. Es setzte sich zusammen aus den verschiedensten Getreidesorten wie Roggen, Gerste und Hafer, enthielt aber auch getrocknete Erbsen und Bohnen. Ja, das ist das billigste Brot, das es gibt. Warum ist der Kirchturm eigentlich eingestürzt? Wahrscheinlich hat der Blitz eingeschlagen oder es war ein Feuer. Aber der Turm besteht doch nur aus Stein. Und die brennen doch gar nicht. Das Dach ist nicht aus Stein, du Dummkopf. Das Dach besteht aus Holz. Wenn das Dach brennt, stürzt dann immer gleich das ganze Gebäude ein. Manchmal jedenfalls. Die Mönche begaben sich sofort nach dem Abendessen zur Ruhe. Gästen niederen Standes wurden keine Kerzen zur Verfügung gestellt. Tom und seine Familie blieben daher noch eine Weile beim langsam ersterbenden Feuer sitzen und legten sich dann in Stroh. Jack konnte lange nicht einschlafen. Wenn heute Nacht die Kathedrale niederbrennt, sind alle unsere Sorgen mit einem Schlag beseitigt. Wenn ich Tom wäre, würde ich die Kirche selbst anzünden. Ich würde warten, bis alle eingeschlafen sind und dann heimlich in die Kirche schleichen und einen Brand entfachen. Als die langsamen, regelmäßigen Atemzüge ihm verrieten, dass alle 4 im tiefsten Schlummer lagen, kam Jack, ein verhängnisvoller Gedanke. Ich selbst könnte die Kathedrale anzünden. Die Idee allein war so furchterregend, dass sein Herz plötzlich wie wild zu schlagen begann. Ich muss ganz leise aufstehen. Er zögerte noch einen Augenblick. Dann fasste er einen Entschluss. Er stand auf. Das Stroh knisterte unter seinen Füßen. Mit den Fingerspitzen tastete er die Tür ab, bis er den Eichenholzbalken fand, mit dem sie verriegelt war. Ein kalter Luftzug drang herein. Jack schauderte, wickelte den Umhang fester um seinen Körper und schlüpfte hinaus. Die Wolkendecke brach auf und der Mond rollte in den unruhigen Himmel. Einen Augenblick war Jack versucht, in die stickige Wärme des Hauses zurückzukehren. Schwarz-silbrig im Mondlicht ragte die gewaltige Kirche vor ihm auf. Jack erstarrte und stand reglos wie eine Salzsäule. Dann schreckte ihn eine Bewegung am Rande seines Blickfelds auf. Sein Herz schlug schneller. Doch dann dämmerte ihm langsam, was sich da vor seinen Augen abspielte. Es war die Prozession der Mönche vom Dormitorium zur Kirche. Die Zeit der Mitternachtsmesse war gekommen. Einer nach dem anderen verschwanden sie in der Kathedrale. Ich brauche doch nur einmal hineinzuschauen. Jemand zwingt mich, dort Feuer zu legen. Der Altar und der Chor, wo die Mönche vor ihren Bänken standen, waren von Kerzen erleuchtet. Inseln des Lichts in einem großen, schwarzen Raum. Die mächtigen Säulen boten Jack Deckung. Über dem Altar, wo das Kerzenlicht am hellsten war, ließ sich gerade noch die hohe Holzdecke erahnen. Ich tue es sowieso nicht. Wobei, Tom wäre heilfroh, wenn die Kirche abbrennen würde. Die Messe war vorüber. Die Mönche verließen ihre Bänke und strebten dem Ausgang zu. Sie löschten die Kerzen im Kohl, ließen aber eine einzelne auf dem Altar brennen. Jack nahm die dicke, hell leuchtende Kerze an sich und erkundete die Kirche. Ehe er sich versah, befand er sich auch schon auf einer schmalen Wendeltreppe, die hoch und immer höher führte. Ungefähr auf halbem Weg zur Turmspitze bemerkte Jack eine schmale, gewölbte Öffnung gleich neben der Treppe in der Mauer. Er zwängte seinen Oberkörper hindurch und hielt die Kerze hoch. Er war im Dachstuhl. Unter ihm befand sich die Holzdecke und über ihm das Bleidach. Es lag allerhand Unrat herum, Hobelspäne und Reste von alten Säcken und Tauen, auch ein altes verlassenes Vogelnest. Das ideale Material. Ich brauche es nur zu einem kleinen Haufen zusammenzutragen. Jacks Kerze flackerte. In wenigen Augenblicken würde sie ausgehen. Die Chance war verdammt. Es war ein drängendes, unnachgiebiges Geläute. Ein Hilferuf, der keinen Fehlschluss mehr zuließ. Wenn ich jetzt reingehe, wissen Sie sofort Bescheid. Aber wenn ich nicht reingehe... Die Tür des Gästehauses öffnete sich und heraus trat Martha. Entsetzt starrte Jack sie an. Was, Sudan? Du riechst nach Rauch? Ich bin gerade erst rausgekommen. Ich habe die Glocke läuten hören. Lügner, du bist schon ewig lang fort. Das weiß ich genau. Ich war nämlich wach. War sonst noch jemand wach? Nein, nur ich. Sag keinem, dass ich fort war, Martha. Bitte. Ja, Jack, ich schweige. In diesem Augenblick erschien Tom neben ihnen. Er kratzte sich am Kopf. Was geht dir vor? Hier riecht's nach Rauch. Ich glaube, die Kirche, schau, ich glaube, sie brennen. Schon hatten sich einige Mönche vor der Kathedrale versammelt. Unter ihnen waren auch Philipp und Cuthbert Whitehead und starrten wie entgeistert auf die brennende Kathedrale. Ein ganzer Abschnitt des Dachstuhls brach ein. Alles ging merkwürdig langsam vor sich. Die Balken senkten sich langsam, der Bogen brach langsam und die zerborstenen Steine taumelten langsam zu Boden. Der Anblick eines in sich zusammenstürzenden Gebäudes von solcher Größe war von schrecklicher, bewegender Kraft. Es war wie ein Berg, der ins Rutschen geriet. Das ist Teufelswerk. Sagt euren Brüdern, sie sollen sich unter allen Umständen von der Kirche fernhalten. Ja, aber der Klosterschatz muss in Sicherheit gebracht werden. Wo ist der Sakristan? Er ist fort, Vater. Dann such ihn. Lass dir die Schlüssel geben und bring den Schatz ins Gästehaus. Und nun lauf! Ich habe den Heiligen vergessen. Hinter dem Bischofsthron in der Apsis befand sich das steinerne Grabmal des heiligen Adolphus, eines frühen englischen Märtyrers. Das Skelett des Heiligen ruhte in einem Holzsarg innerhalb des Grabmals. Remigius, du musst mir helfen, das Skelett des Heiligen zu bergen. Aber das ist doch Wahnsinn. Folge dir. Da kommen wir ja nicht mehr lebendig raus. Der Herr wird uns beschützen. Ich kann das nicht. Ich bin älter als ihr. Widerwillig folgte Remigius seinem Prior in die brennende Kirche. Eine nicht enden wollende Flut brennender oder glühender Holzstückchen regnete auf sie herab und Remigius schlug jedes Mal, wenn ein paar Funken seine Kutte trafen, wie besessen darauf ein. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit warf er zudem angstvolle Blicke hinauf zum brennenden Dach. Das ist Teufelswerk! Wir Mönche sind dazu da, dem Satan entgegenzutreten und nicht, um vor ihm davonzulaufen! Der Prior fasste sich am Herz und rannte zum Grabmal des Heiligen. Der Balken, der eben hinuntergekracht war, hatte den steinernen Deckel des Sarkophags zerschmettert. Der hölzerne Sarg aber, mit den Gebeinen des heiligen Adolphus, war wie durch ein Wunder heil geblieben. Heiliger Adolphus, steh mir bei. Glühende Asche regnete auf Philipp herab. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern, bis der Dachstuhl endgültig zusammenbrach. Da erblickte er Bruder Milius, Cuthbert Whitehead und Tom Wilder, die ihm zu Hilfe ein. Gott sei Dank. Kommt, helft mir, beeilt ihr uns! Sie hoben den Sarg hoch und luden ihn sich auf die Schultern. Selbst für vier Männer war das Gewicht noch gewaltig. Vorwärts! Er ist schwach, Genau wie der andere. Wen meint ihr damit? Den Südwestturm! Nein! Nein! Voller Entsetzen beobachtete Philipp, dass die gesamte Westmauer der Kirche, wie von Gottes Hand geschoben, ein Stück vorwärts rückte. Dann knickte der Südwestturm um. Die anderen drei drängten wieder weiter und rissen Philipp aus seiner Erstarrung. Kurz darauf traten sie in die kalte Nachtluft hinaus. Das genügt. Vorsichtig setzten sie den Sarg ab. Während die drei zu den anderen zurückgingen, blieb Philipp stehen und drehte sich um. Der Anblick der ruinierten Kirche erfüllte sein Herz mit tiefer Trauer. Es fing an, wie aus Kübeln zu schütten. Windgepeitschte, eiskalte Regenböen fegten übers Klostergelände und die Flammen an der Kirchenruine wurden kleiner und erstarben rasch. Am Morgen, als langsam der Himmel ergraute, machten sich Philipp und Tom zu einem Inspektionsgang auf. Es sah schlimm aus. Doch erkannte Tom sofort, dass der Kreuzgang selbst unter dem Schutt einigermaßen verschont geblieben war. Dann untersuchte er den Steinboden über der Krypta auf Bruchstellen. So ein Werk des Teufels. Es kann auch ein Werk Gottes gewesen sein. Wie das? Niemand ist verletzt worden. Der Klosterschatz und die Gebeine des Heiligen sind allesamt gerettet. Zerstört wurde nur die Kirche. Vielleicht wollte Gott eine neue. Ja, gewiss wird es eines Tages eine neue Kathedrale geben. Ich kann euch bloß nicht sagen, wann. Und was soll ich in der Zwischenzeit tun? Wie soll das Leben hier im Kloster weitergehen? In 1 bis 2 Wochen haben mein Sohn und ich den Kreuzgang so weit freigelegt, dass er wieder benutzbar ist. Meint ihr wirklich? Aber wo sollen wir denn unsere Gottesdienste abhalten? In der Krypta. Die wäre doch geeignet dafür, nicht wahr? Ja, das wäre sie in der Tat. Ich bin sicher, dass die Krypta kaum Schaden genommen hat. Zuerst räumen wir den Weg zwischen dem Kreuzgang und den Treppen zur Krypta frei. Stellt mir ein paar von den jüngeren Mönchen zur Verfügung und ich richte die Kirche so her, dass ihr in 2 Wochen wieder ein halbwegs geregeltes Leben führen könnt. 2 Wochen? Gewährt mir und meiner Familie Unterkunft und Verpflegung. Meinen Lohn könnt ihr mir zahlen, wenn ihr das Geld dazu habt. Ihr meint, ihr könnt mir innerhalb von 2 Wochen meine Priorei wiedergeben? Innerhalb von 2 Wochen. Jawohl. Danach können wir damit anfangen, die restlichen Trümmer abzutragen. Das ist wohlgemerkt eine Sache für Fachleute, wenn kein Unglück geschehen soll. Wir können die wiederverwendbaren Steine aussortieren und die unbrauchbaren fortschaffen lassen. Und während all dies geschieht, beginnen wir mit dem Plan für eine neue Kathedrale. Ich glaube, Gott hat euch mir gesandt. Kommt, wir frühstücken erst einmal. Danach können wir mit der Arbeit beginnen. Ich danke euch. Ich vermag euch gar nicht zu sagen, was eure Worte für mich bedeuten. Nach dem Frühstück hielt Philipp in Kasperts Lagerraum unter der Küche eine improvisierte Kapitelversammlung ab. Die Mönche waren nervös und aufgeregt. Sie hatten sich für ein sicheres, gleichförmiges, überschaubares und mithin ein wenig langweiliges Leben entschieden oder zumindest damit abgefunden. Ruhe, Brüder! Die meisten von ihnen hatten keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen sollte. Der Herr in seiner Weisheit hat uns gestern einen Baumeister geschickt, der mir versichert hat, dass der Kreuzgang in 1 bis 2 Wochen wieder benutzbar ist. Vorausgesetzt, wir vertrauen uns seiner sachkundigen Leitung an. Ja, sehr gut. Wie viel Geld werden wir diesem Baumeister zahlen müssen? Nichts. Vorerst. Tom weiß, wie arm wir sind. Solange wir ihm keinen Lohn zahlen können, arbeitet er für freie Unterkunft und Verpflegung. Und wo wird der Baumeister mit seiner Familie wohnen? Ich habe ihm das Gästehaus überlassen. Ja, Sie könnten aber auch bei einer Familie im Dorf Unterschlupf finden. Der Baumeister hat uns ein großzügiges Angebot gemacht. Wir können vom Glück reden, dass wir ihn bei uns haben. Solange wir ihm ein anständiges Haus zur Verfügung stellen können, das ohnehin meistens leer steht, braucht er nicht bei anderen Leuten im Ziegen- oder Schweinestall zu nächtigen. Zu dieser Familie gehören 2 Frauen. Eine Frau und ein kleines Mädchen. Eine Frau dann eben. Aber dass Frauen auf dem Klostergelände leben, ist unerwünscht. Dass Frauen im Gästehaus übernachten, ist selbstverständlich. Aber nicht diese Frau! Ist dir die Frau näher bekannt, Bruder? Sie lebte früher in dieser Gegend hier. Stimmt etwas nicht mit ihr, Bruder? Doch ehe der Angesprochene antworten konnte, meldete sich Bruder Paul, ein weiser, blinder Mönch zu Wort. Ich entsinne mich, dass in den Wäldern der Umgebung einst ein Mädchen hauste, ganz im Freien. Das muss jetzt ungefähr 15 Jahre her sein. Die Frau des Baumeisters erinnert mich an dieses Mädchen. Ja, und die Leute sagen, es war eine Hexe. Wir können in unserem Kloster keine Hexe dulden. Da bin ich mir nicht so sicher. Jede Frau, die in der Wildnis lebt, wird früher oder später als Hexe bezeichnet. Nur schafft die bloße Behauptung noch keine Wahrheiten. Ob diese Frau nun eine Gefahr ist für uns, ich vermag es nicht zu sagen und überlasse das Urteil darüber vertrauensvoll unserem Prior. Die Übernahme eines klösterlichen Amts führt nicht unbedingt leicht zu höherer Weisheit. Nein, in der Tat nicht. Gelegentlich kommt die Weisheit nicht. Genug. Mit solchen Dingen spaßt man nicht. Ich werde die Frau befragen. Brechen wir nun auf und widmen wir uns wieder unseren Pflichten. Wer von der Arbeit entschuldigt werden möchte, begebe sich in die Krankenstube zu Gebet und Meditation. Die anderen kommen mit mir. Die Arbeit ging zügig voran, da die meisten der 60 Klosterbediensteten mit anpackten. Ein ununterbrochener Strom von Menschen trug Steine fort und kam mit leeren Händen zurück, um neue zu holen. Da erblickte Philipp Bruder Allen, den Helfer des Sakristans, wie er sich vor dem Stall ein schnelles Pferd sattelt. Warum tritt Allen jetzt eine Reise an? Ausgerechnet heute. Er ging zum Stall, um den Bruder zu befragen. Wo reitest du hin, Allen? Zum Palast des Bischofs. Bruder Andrew schickt mich, Kerzen, Weihwasser und die Hostie zu holen. All dieweil wir bei dem Brand alles verloren haben und so bald wie möglich wieder einen geregelten Gottesdienst abhalten wollen. Wohlgetan, Allen. Aber warte doch einen Moment. Nimm bitte noch einen Brief an Bischof Walloran mit. Dank seiner raffinierten Winkelzüge war der durchtriebene Walloran inzwischen designierter Bischof. Walloran war jetzt Philipp unmittelbar vorgesetzt. Ich muss Walloran von dem Brand berichten. Ja, Vater. Nur, ich habe schon einen Brief an den Bischof von Remigius. Ach so. Wohlan denn? Reite mit Umsicht. Und der Herr sei mit dir. Danke, Vater. Jack erwachte beim ersten Hahnenschrei. Er öffnete die Augen und sah, dass Tom und Alfred gerade aufstanden. Nur zu gerne hätte er das verwaiste, warme Plätzchen an der Seite seiner Mutter eingenommen und sich dicht an sie gekuschelt. Aber er fürchtete Alfreds gnadenlosen Spott und blieb deshalb, wo er war. Alfred arbeitete den ganzen Tag über mit Tom auf der Baustelle. Jack ging manchmal mit seiner Mutter in den Wald. Während er mit seiner Schleuder auf Entenjagd ging, stellte Ellen Fallen auf. Alles, was sie fingen, verkauften sie an die Dorfbewohner oder an Cuthbert, den Kellermeister. Die kleinen Einkünfte waren ihre einzige Bargeldquelle, denn Tom verdiente keinen Penny. Zwischen Dorfbewohnern und Mönchen herrschte die stillschweigende Übereinkunft, dass die Kirche vom Teufel angezündet worden war. Jack hatte ein furchtbares Risiko auf sich genommen, aber es hatte sich gelohnt. Er hatte die Familie vor dem Hungertod gerettet. Jack erhob sich und ging vor die Tür. Wenig später folgte ihm Martha. Es war kalt, aber trocken. Komm, Martha, gehen wir in den Küchenhof. Vielleicht geben uns die Küchenjungen was zu knabbern. Ach ja! Im Küchenhof entdeckten die beiden, dass Bruder Bernard, der für das Backhaus verantwortlich war, an diesem Tag Brot backte. Da alle seine Gehilfen auf der Baustelle beschäftigt waren, musste er das Feuerholz eigenhändig herbeischaffen. Wir helfen dir, Bruder. Wir holen dir das Holz. Ihr seid gute Kinder. Gott segne euch. Die Kinder liefen zum Brennholzstapel hinter der Küche. Dort füllten sie einen Korb und schleppten die schwere Last gemeinsam zurück zum Backhaus. Holt mir noch einen Korb und ihr bekommt heiße Wäckchen. Die Kinder beluden den Korb diesmal besonders hoch und stolperten gerade zurück, als ihnen im Hof Alfred über den Weg lief. Martha und Jack plagten sich zu zweit mit einer Last ab, welche Alfred ohne Schwierigkeiten allein hätte tragen können. Alfred ging auf sie zu und schubste Jack um. Weniger aus Schmerz, denn aus Wut füllten sich Jacks Augen mit Tränen. Um Marthas Willen unterdrückte er seine Erregung. Gemeinsam packten sie an und brachten den Korb ins Backhaus. Die versprochene Belohnung wartete schon auf sie. Das Blech mit den frisch gebackenen Wäckchen kühlte auf einem steinernen Sips aus. Sie sind gut. Bedient euch. Aber vorsichtig, sie sind noch heiß. Nehmt sie euch ruhig alle. Wir bringen sie Ellen mit. Braver Bub. Dann macht euch mal auf die Socken. Auf der Freifläche vor dem Gästehaus begegnete ihnen Alfried ein zweites Mal. Jack beschloss, den Unbekümmerten zu spielen und hoffte, Alfried würde ihn nicht beachten. Aber der geraffte Umhang, in dem er die Wäckchen trug, war zu auffällig. Alfried steuerte direkt auf ihn zu. Jack hätte ihm freiwillig eins abgegeben, aber er wusste, dass Alfried jede Gelegenheit nutzen würde, ihm alle abzunehmen. Darum rannte er los. Hinter sich hörte er die schweren Schritte und den grunzenden Atem Alfrieds, der ihm dicht auf den Fersen war. Seine Angst verlieh ihm Flügel. Doch einen Augenblick später fiel ihm siebenteils ein, dass er den falschen Weg eingeschlagen hatte. Auf dieser Seite der Ruine gab es kein Entkommen. Da ihm kein anderer Ausweg offen stand, kletterte Jack hurtig den Trümmerhaufen empor. Oben angekommen, spähte er über die Mauer. Vor ihm gähnte ein tiefer Abgrund. Bei weitem zu tief, um ohne Risiko hinunterzuspringen. Er schwankte. Alfred hatte ihn fast erreicht. Schon langte er nach Jacks Knöchel. Einen Augenblick lang stand er mit einem Fuß in der Luft auf der Mauerkrone und ruderte wie wild mit den Armen. Dann spürte Jack, dass er sich nicht mehr halten konnte. Alfred riss noch einmal heftig an seinem Knöchel und ließ dann los. Der Aufprall war furchtbar. Als er wieder zu sich kam und die Lider öffnete, stand Alfred direkt über ihm. Und neben Alfred befand sich ein älterer Mönch. Jack kannte ihn. Es war Remigius, der Subprior. Steh auf, Bursche! Remigius ergriff ihn am linken Arm und packte Alfred am Ohr. Nun, Kerl, sag mir mal, warum du versuchst, deinen Bruder umzubringen. Oh, das ist nicht mein Bruder. Nicht dein Bruder? Habt ihr etwa nicht dieselben Eltern? Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist tot. So, so. Ja, wann ist deine Mutter denn gestorben? An Weihnachten. Letzte Weihnachten? Ja. So hat dein Vater die Mutter dieses Knaben hier erst kürzlich kennengelernt, ja. Wie? Ja, und sind die beiden, seitdem sie zusammen sind, schon bei einem Priester gewesen, um sich nach Recht und Sitte trauen zu lassen? Oh, ich weiß nicht. Je nun, ich meine, gab es eine Hochzeitsfeier? Nein. Ach, ich verstehe. Also, ihr zwei, wenn ihr weiterhin hier in der Priorei leben und das Brot der Mönche essen wollt, dann streitet euch nicht mehr so hässlich. Selbst wenn ihr keine Brüder seid. Wir Diener Gottes dürfen kein Blutvergießen sehen. Das ist einer der Gründe dafür, dass wir ein zurückgezogenes, weltabgeschirmtes Leben führen.